Ich bedanke mich beim Studierendenrat für die Einladung in dieser wunderbaren Kaserne, hoch über den Wolken, wo die Freiheit ja bekanntlich grenzenlos ist. Möchte ich euch ein bisschen runterführen auf die Niederungen des gesellschaftlichen Alltags. Ich sollte was erzählen, und das mache ich gerne, über Jugendkriminalität, Jugendgewalt, und habe mir überlegt, dass es vielleicht am günstigsten ist, Vorfälle aufzugreifen, die vielleicht dem einen oder anderen noch präsent sind, nämlich jene Vorfälle, die der Ausgangspunkt für heiße Debatten während des hessischen Wahlkampfs waren. Ich erinnere an das Videoclip aus einer Münchner U-Bahn, wo eine Überwachungskamera etwas aufgenommen hat. Ich nehme an, die meisten haben das noch im Kopf. Es ist ja oft genug über die Mattscheibe geflimmert. Das will ich mal exemplarisch zum Ausgangspunkt nehmen und versuchen zu erklären, was es eigentlich damit auf sich hat. Wie gesagt, der Anlass für diese, also wir sind so wenig, dass ich es für opportun halte, dass wer zwischendurch Einwände hat, Nachfragen hat, Ergänzungen hat, einfach munter dazwischen quatscht. Ich sage gleich von mir aus, ich bin kein Freund von Vorlesungen, ich bin mehr interessiert daran, mich mit den Leuten, denen ich was erzählen soll, auseinanderzusetzen. Es wäre absurd, wenn ich hier bloß sitze und nicht erfahre, wie das Publikum eigentlich denkt über das, was ich hier erzähle. Mein Zug geht morgen früh um 8, bis dahin habe ich Zeit. Also der Anlass für diese Jugendkriminalitätsdebatte, die während des hessischen Wahlkampfes Wahlkampfthema Nummer 1 ist, aber bis heute eigentlich nicht verstummt ist. Der Anlass war dieses komische Video der Überwachungskamera aus München. Der Filmausschnitt selber führt ihn euch mal vor euer geistiges Auge. Der Filmausschnitt zeigte undeutlich und eigentlich nur schemenhaft zwei Gestalten, die im Laufschritt einen anderen verfolgten, eine dritte Gestalt verfolgten, die zu Boden warfen und brutal mit Schritten und Schlägen traktierten. Um wen oder um was es sich dabei handelte, war dem Film, dem Ausschnitt dieser Überwachungskamera überhaupt nicht zu entnehmen. Man wusste es erstmal nicht. Der Film, das weiß man, im TV fast als Endlosschleife gezeigt, löste in der Öffentlichkeit und in der Politik Entsetzen aus. Und ich meine, zu Recht in der Tat, die abgelichtete Gewalttat war von erheblicher Brutalität. Das Video soll, folgt man der Zeitschrift Stern, deswegen so verstörend, wie es da hieß, gewirkt haben, weil es alltägliche Gewalt konkret darlegt. So, das meine ich, ist nicht mal die halbe Wahrheit. Ich glaube, das ist meine erste These, dass die Erschütterung, die da demonstriert wurde, die gezeigt wurde, die in den Talkshows zum Ausdruck kam, überhaupt nicht der dort abgelichteten Gewalttat für sich galt. Es war kein Entsetzen, behaupte ich, über Gewalt, über Roheit, über Brutalität, die dort ausgeübt wurde. Ich glaube, wenn dem fassungslosen Publikum nicht dazu gesagt worden wäre, wer da eigentlich auf wen einschlägt, hätte sich bei dem Publikum diese Sorte Entsetzen so gar nicht eingestellt. Es musste schon, und es wurde ja auch gleich dazu gesagt, dass da zwei Arbeitslose und auch noch Vorbestrafte, typisch jugendliche Ausländer, einen wehrlosen 76-jährigen deutschen Ex-Schulleiter malträtierten, und zwar so schwer, dass er mit fast lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Das erfuhr man. Dem Video war das gar nicht zu entnehmen. Wenn man sich nur noch mal das Bild vor Augen führt, das Szenario selber, diese undeutliche Videoaufnahme, dann hätte es sich genauso um was ganz anderes handeln können. Dann hätte es sich zum Beispiel auch um zwei Beamte der Ausländerpolizei handeln, die einen illegalen Farbigen stellen und unsanft behandeln. Oder es hätte sich um einen flüchtenden G8-Demonstranten handeln können, der von zwei Polizisten verfolgt wird und in der U-Bahn gestellt wird. Oder es hätte sich, um noch ein drittes Beispiel zu nehmen, genauso gut um zwei schwarze Sheriffs handeln können, die in der U-Bahn irgendeinen Obdachlosen stellen und ihn wegen des unschönen Anblicks aus der U-Bahn vertreiben wollen. Was das war, war dem Video nicht zu entnehmen. Das musste schon dazu gesagt werden. Das Entsetzen galt meines Erachtens einem ganz anderen Umstand als der Gewalttat selber. Der Unterschied zwischen den drei Fällen, die ich gerade eben nachgetragen habe, die es durchaus hätten sein können, und dem selber liegt nämlich weder in der Brutalität der Gewaltausübung, noch in der Konstellation, die dort abgelichtet war. Zwei mit überlegener Gewalt ausgestattete Menschen schlagen auf einen Wehrlosen ein. Das wäre in allen vier Fällen dasselbe gewesen. Der Unterschied, und das ist der Witz an der ganzen Sache, liegt allein in der staatlichen Befugnis zur Gewaltausübung. In den drei letzten Fällen hätte staatliche oder halbstaatliche Befugnis zur Gewaltausübung vorgelegen. Polizisten, Ausländerpolizisten, Sicherheitsbeamte eines privaten Sicherheitsdienstes, staatlich legitimiert, alles staatlich befugte, legitimierte Gewalttäter. Und nur im ersten Fall, und ich behaupte, das ist überhaupt der Witz, waren private, unbefugte, ohne staatliche Legitimation zuhauende Gewalttäter am Werk. Und für das Publikum waren die beiden jungen Männer, diese Ausländer, ein Türke und ein Grieche, sogar der Inbegriff des unbefugten Gewalttäters. Arbeitslose, das wird dann leicht übersetzt mit arbeitsscheu, Vorbestrafte, Jugendliche und auch noch typisch Ausländer. Also, mein erster Gedanke, den ich Ihnen nahebringen will, ist, für sich genommen werden Gewalttaten hierzulande allemal nicht so ohne weiteres zum Grund für Empörung erklärt. Für sich genommen nicht. Wenn es tatsächlich der Fall gewesen wäre, Ausländerpolizei nimmt einen gesuchten Asylbewerber fest, hätte kein Hahn danach gekräht. Auch wenn der Ausländer, der Farbige, vielleicht genauso malträtiert worden wäre. Es ist eben so. Wenn Gewalt, durchaus dieselbe Gewalt, von Amtsträgern befugt ausgeübt wird, dann gilt sie hierzulande überhaupt nicht mehr als Gewalt. Dann gilt sie als ordnungsstiftend, dann gilt sie als Bürgerschutz, dann gilt sie als sicherheitsstiftend. Da erfährt man, dass es überhaupt diese Gewalt nur gibt, um von den Menschen Schaden abzuwenden. Dann ist sie eigentlich keine mehr, sondern Schutz, Sicherheit, Ordnung, Frieden und was der schönen Worte mehr sind. Da kann es dann schon mal vorkommen, bei solchen Polizeiaktionen, dass da die Gewalt als übertrieben charakterisiert wird, als übertrieben verhält wird. Zum Beispiel, wenn ein Drogendealer festgenommen wird, bei dem man vermutet, er hätte die Päckchen verschluckt, und er wird dann mit allen möglichen, wenig medizinisch sachgerechten Mitteln zum Erbrechen genötigt. In Bremen ist daran vor kurzem ein Dealer gestorben. Oder wenn irgendein Ausländer mit Fesseln in das Flugzeug gebracht wird und an den Fesseln im Flugzeug erstickt. Das sind ja keine Sachen, die ich mir ausdenke. Dann wird nicht die Gewalttat kritisiert, die staatlich befugt ist, sondern gesagt, die ist übertrieben. So viel Gewalt sei doch da wirklich nicht nötig gewesen. Das sei unangemessen. Es hätte doch einfach, wenn es doch genügt, den Menschen einfach nur dingfest zu machen. Und da kann es dann schon passieren, dass die Beamten mal einen Rüffel erhalten und, um eine kleine Polemik loszuwerden, Menschenrechtsorganisationen dann nach weicheren Gummiknüppeln rufen und so weiter und so fort. Aber allemal ist es so, dass das Übertreibungsurteil, da sei Gewalt übertrieben, dass dieses Übertreibungsurteil nochmal für sich geständig ist. Dass da übertrieben worden ist, ist ein Urteil, was ja festhält, Gewalt gehört sich. Die ist schon notwendig. Die gehört zu diesem Beruf dazu. Man darf sie bloß nicht übertreiben. Wer sie übertreibt, naja, der hat die abgewogene Form der Gewaltausübung, die dem jeweiligen Berufszweck innewohnende, den Berufszweck innewohnenden Maßstab der Gewaltausübung überschritten, und das muss ja nun wirklich, wer dagegen unbefugt Gewalt ausübt, also diese jugendlichen Schläger, da ist das Urteil, da ist nichts übertrieben. Sondern bei denen ist der Befund sofort, dem gebricht ist eigentlich an dem Willen, der sich hierzulande gehört. An dem tauglichen Willen, an dem rechtsstaatlichen, an dem ordnungsbewussten, gehorsamen Willen. Seine Gewalttat oder die Gewalttat dieser jungen Leute dort, die kann überhaupt nicht übertrieben sein, weil ihnen ja überhaupt nichts an Gewalttat zusteht. Deswegen kann auch nichts übertrieben sein. Übertrieben kann nur was sein, was ihnen zusteht an Gewalt. Aber dem wird ja gleich gesagt, das steht euch gar nicht zu. Ihr seid ja Rechtsbrecher. Ihr seid ja jugendliche Kriminelle. Man kann also als erstes festhalten, hierzulande wird Gewalt geächtet. Moralisch geächtet, vom Recht bestraft. Aber ausgesprochen einseitig. Die Ächtung gilt gar nicht der Gewalt für sich, gilt gar nicht dem Leid, dem anderen, das anderen zugeführt wird, gilt gar nicht dem Umstand, dass Gewalt immer Willen bricht, Schmerz zufügt, manchmal sogar zum Tode führt, sondern die Gewaltächtung sortiert, wer wem aus welchen Gründen eben oder unbefugt Gewalt antut. Hierzulande ist Gewalt, wenn man sich das Fernsehen anschaut, wenn man sich die Nachrichten anschaut, wenn man die Zeitungen durchblättert, in allen Abteilungen, in den privaten und staatlichen Abteilungen, Alltag, und der Bürger ist erzogen, gut erzogen, ich hoffe, ihr gehört nicht dazu, dass sie sofort sortieren, bei welcher Gewalt man so machen muss, die Fui gehört sich nicht, und bei welcher Gewalt man sagen muss, ja, das ist in Ordnung. Die gehört sich, die Gewalt, obwohl sie dem Maßstab der Gewalt nach dasselbe ist. Man kann also als nächstes festhalten, diese Empörungswelle, die nach der Veröffentlichung des Videobandes mit Angabe von Ross und Reiter durch die Republik schwappte, nur deswegen diese Empörung ausgelöst hat. Bei den Bürgern, die das angeschaut haben, das Band, die sich dann die ganzen Talkshows reingezogen haben, so etwas wie eine geistige Verrohung, nenne ich das, vorlag, die bloß abgerufen werden musste. Diese geistige Verrohung heißt, wir sortieren an Gewalt. Uns stört nicht Gewalt, sondern uns stört nur unbefugte Gewalt. Das nenne ich geistige Verrohung. Und die musste nicht anerzogen werden, die war beim Publikum da, die musste bloß abgerufen werden. Und deswegen hat sie sich auch so fort und so flächendeckend eingestellt. Wie gesagt, dass da in jedem der von mir genannten vier Fälle oder drei dazu erdienten Fälle Menschen Schmerzen zugefügt wird, Leid über sie kommt, ihr Wille gebrochen wird, das kürzt sich bei dieser vorsortierenden Betrachtungsweise gänzlich raus. Noch ein anderes Beispiel. Wenn Skins einen Ausländer jagen, verprügeln, ihn sogar umbringen, ist das schlimm. Aber wenn an den deutschen Grenzen oder an den europäischen Grenzen, in den dortigen Grenzabwehr-Grenzmaßnahmen, Grenzschutzanlagen Menschen umkommen, dann ist das nur der Schutz Europas und sonst nichts. Der Sache nach ist dasselbe. Menschen fremder Nationalität, die einfach hier Zuflucht suchen, werden vom Leben zum Tode gebracht oder ihnen wird Leid zugefügt, im einen Fall befugt, im anderen Fall unbefugt. Macht euch das einfach mal klar. Jeder jault auf, übrigens natürlich völlig zu Recht, wenn Skins mal wieder hinter Ausländern her sind. Farbige verprügeln, zusammenschlagen, wie in Potsdam oder Mügeln und so weiter und so fort. Das ist ein Grund für heftigste Empörung. Was ich nicht einsehe, ist, dass die Empörung ausbleibt, wenn dasselbe, und zwar in noch viel größerem Umstand, denkt an die Leichen, die jedes Mal im Mittelmeerstrand oder in Kanarischen Inseln angeschwemmt werden. Dass die Empörung dort ausbleibt, wenn vom selben Motiv her Ausländer haben, die nicht zu suchen, Europa die Grenzen dicht macht, indem die Leute an den Grenzbefestigungen zu Tode kommen. Der Fall war also mit dieser abrufenden Vorsortierung, die in dem gut erzogenen deutschen Publikum leider vorhanden ist, eingetütet und die Kochs und anderen, die sich dann auf die Sache gestürzt haben, hatten leichtes Spiel und konnten ihre politischen Urteile loswerden. Die sind niemandem Geheimnis geblieben, das war ja Teil des Wahlkampfes. Die kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt du oder sie sagen soll. Ich mache das immer gemischt, damit keiner sich auf den Flips getreten fühlt. Die Urteile, die dort losgelassen wurden, heißen, diese Täter, diese jugendlichen Rohlinge, sind jugendliche Kriminelle. Deswegen ja auch der Titel in Anführungszeichen. Jugendliche Kriminelle. Sie wurden nur betrachtet als Rechtsbrecher. Kriminelle. Sage ich gleich mal mehr dazu. Wurde nicht gesagt, ach, das sind irgendwie Rabauken, Rüpel, halbstark, das passiert schon mal in der Jugend. Nein, Kriminalität wurde als Tatbestand festgehalten. Zweitens, ihre Tat wurde sogar zweitens nicht als ausnahmsweise, als singuläre Tat festgehalten, sondern leider zu Recht wurde darauf verwiesen, dass das hierzulande in allen größeren und kleineren Städten durchaus häufiger passiert. Solche Übergriffe dieser Sorte Jugendliche, zu denen ich gleich noch mehr sagen werde, auf andere Jugendliche, auf Erwachsene, auf Schwächere, auf Behinderte, auf Homosexuelle, auf und so weiter und so fort. Es wurde also gesagt, wir haben nicht nur einen singulären Fall, sondern wir haben ein Gesellschaftsproblem, Jugendkriminalität. Dem müssen wir uns widmen. Sagen die Politiker. Drittens sagen sie, das war gleich bei Koch, dem hessischen Ministerpräsident, der Ausgangspunkt. Natürlich sind das besonders die ausländischen Jugendlichen. Ritt also im Wahlkampf auf der auch nur abrufbaren Ausländerfeindlichkeit seines Wählerpublikums, wobei er empirisch durchaus recht hat. Das Faktum ist nicht zu bestreiten. Diejenigen, die Kriminalitätsstatistiken anfertigen, die können einem beweisen, ich will das überhaupt nicht leugnen, dass unter denjenigen, die dort delinquent werden, die also gefasst werden, überproportional viel Ausländer sind. Und viertens wurde sogar, das war dann das, was Angela Merkel daraus gemacht hat, unsere Kanzlerin, wurde es sogleich als Gefahr für die innere Sicherheit überhöht. Also nicht nur ein singulärer Fall, ein Gesellschaftsproblem, dessen Bedeutung darin liegen soll, dass gleich die ganze innere Sicherheit in Gefahr geraten soll. Auch dazu kann ich nachher noch was sagen. So. Es wurde also gesagt, mit dem Urteil Jugendkriminalität war der Fall eigentlich von vorne bis hinten wasserdicht behandelt. Das ist ein Fall für die Polizei, für die Justiz, vielleicht noch für den einen anderen militanten Sozialpädagogen, ich will keinen im Saal zu nahe treten, die ja angewiesen sind, mit der Polizei Hand in Hand zu arbeiten. Es ist ein Fall für Strafrecht und für Ausländerrecht. Dass unbefugte Privatgewalt nichts anderes als das Zuschlagen befugter Staatsgewalt bedarf, war allen sofort klar. Was macht man mit Gewalttätern, die das unbefugt tun? Die haben die ganze Härte der befugten Gewalt abzukriegen. Und zwar, ich zitiere Koch, mit aller Härte des Gesetzes muss da zugeschlagen werden. Was er darunter versteht, erkläre ich nachher. Das Witzige an dieser Sorte Betrachtungsweise, das sind kriminelle Jugendliche, das ist ein Fall von Jugendkriminalität, ist, dass man eigentlich, ich tue mal so, als sei das eine wissenschaftliche Ausdrucksweise, obwohl es ja nur eine juristische, polizeiliche ist, dass man eigentlich überhaupt nichts über diese Jugendlichen erfährt. Nichts erfährt, warum sie das gemacht haben, nichts erfährt über den sogenannten Hintergrund, nichts erfährt darüber, was sie sind, was sie getrieben hat, was der Anlass für diese Schlägerei auf der U-Bahn-Station war. Das Einzige, was man aus dem Begriff Jugendkriminalität schließen kann, heißt, die haben nicht das gemacht, was ich gehört. Das sind Rechtsbrecher. Eine absurde Konstruktion. Ich soll eine Tat eines Menschen nur, ich sag's mal logisch, negativ beurteilen. Ich soll zufrieden sein mit der Auskunft, das und das hat er nicht gemacht. Damit weiß ich natürlich überhaupt nichts über den Menschen. Warum er das gemacht hat, was ihn dazu bewogen hat, was da vorgefallen ist und so weiter und so fort. Es ist eine Betrachtungsweise, die von vornherein den Polizei- und den Rechtsstandpunkt anlegt und sich zufrieden gibt damit, dass festgehalten wird, das sind welche, die tun nicht das, was ich gehört hierzulande, haben sich nicht dem Recht unterworfen, nicht den Anstands- und Ordnungsregeln unterworfen. Das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Diese juristische Betrachtungsweise ist erstens theoretisch falsch und sachlich unangemessen. Deswegen will ich in meinem Hauptteil den Versuch unternehmen, mich der Sache selbst zu widmen, zu erklären, wie es eigentlich zu solchen Sachen kommt, wie es zu solchen Vorfällen in der U-Bahn, es gibt sie auch in der Schule, auf dem Schulhof, in der Straße und so weiter, gibt. Ich bleibe dabei, bei dem Fall, den ich vorgegeben habe, weil der wirklich sehr schön exemplarisch ist, obwohl er sich von dem engeren Bereich der schulischen Jugendgewalt ein bisschen entfernt. Aber das passt mir in dem Fall ganz gut, weil ich daran noch ein paar andere Sachen zeige. Also zu sagen, der hat was unterlassen, sagt nur, was ich von ihm eigentlich erwarte. Aber da erfährt man nichts über das Warum seines Tuns. Und das versuche ich jetzt erklären. Das Ganze wird ein Trauerspiel in drei Akten, was ich euch vortragen möchte. Allerdings nicht in Versmaß. Aber nicht in Hip-Hop, wo das die einzige Musikform, die mir eingefallen ist, ein bisschen den Zusammenhang zu meinem Thema herstellen könnte. Es ist, nehmen wir diese zwei Jugendlichen, diese beiden Ausländer, ruhig mal exemplarisch. Es ist ein auch von der Politik überhaupt nicht geleugnetes Faktum, dass sie zu den verarmten Volksschichten, die neuerdings Prekariat genannt werden, manchmal heißen sie auch bildungsferne Schichten und so weiter, gehören, dass diese Anzahl der Jugendlichen, die gleich nach der Schule in die Arbeitslosigkeit, in die Hartz-IV-Karriere entlassen werden, in den letzten Jahren zugenommen hat und dass daran der Anteil der anderen besonders groß ist. Das weiß man, das ist Faktum. Wenn man ein bisschen genauer nachschaut, weiß man auch, warum das so ist, was der Grund dafür ist. Der Grund dafür ist, das, was mit spätestens Schröders Agenda 2010 an Umkrempelungen im sozialen Sektor, an Umkrempelungen in der nationalen Lohnpolitik passiert ist. Da ist nämlich schlicht gesagt worden, ich bringe es auf den schlichten Nenner, aber ich glaube, der trifft die Sache, hierzulande sind einfach die Löhne derjenigen, die für fremde Arbeit arbeiten müssen. Ich sage dazu von mir aus Unternehmen oder Marktwirtschaft oder Kapital, ist mir alles erstmal egal. Die sind zu hoch, die müssen runter, die Lohnnebenkosten der Betriebe müssen runter. Und das geht deswegen auch überhaupt nicht an, dass aus diesem Lohn auch noch Sozialkosten bezahlt werden. Also werden Sozialkosten abgesenkt als Resultat der Absenkung von Löhnen, was natürlich zugleich zum Resultat hat, dass den Betrieben freie Hand gelassen worden ist. Die haben rationalisiert, dass es nur so kracht. Die Arbeitslosigkeit hat einen Aufschwung genommen und hat vor der Jugend nicht Halt gemacht. Jugendarmut ist neben Altersarmut, die heute nochmal in der Süddeutschen Zeitung statistisch aufgelistet worden ist, ein zu dieser Gesellschaft, die sich eigentlich ihres Reichtums doch rühmt, dazugehöriges Phänomen. Man kann also feststellen, immer mehr jugendliche Ausländer zumal erfahren bereits im schulpflichtigen Alter, dass sie aus der Schule in eine Karriere, die keine ist, entlassen werden. Dass sie entlassen werden in eine Gesellschaft, die für die sie überflüssig sind. Auf einen Markt, auf dem es für sie keine Nachfrage gibt. Überflüssig tatsächlich in diesem Sinne. Wir haben damit diese Jugendlichen definiert als Resultat eines doppelten gesellschaftlich institutionalisierten Ausschlusses von einem einigermaßen normalen Leben. Der doppelte Ausschluss ist, einerseits sind das welche, die in der Schule, in der Schulkonkurrenz auf die Restschule, die Hauptschule oder wie sie heute heißt, verwiesen worden sind. Und da wissen sie, dass sie keine großen Chancen haben, dass die meisten von ihnen keine Chancen haben. Und dass das Kinder sind, die selbst aus Familien aus der Unterschicht oder aus der unteren Klasse kommen, ist auch kein Zufall, weil die von vornherein mit schlechteren Voraussetzungen in die Schule kommen, deswegen mit den Kindern der Höheren, der Kinder aus den sogenannten Gebildeten, nicht mitkommen und deswegen der Zirkel sich fortsetzt, die Kinder der unteren Schichten landen wieder dort, wo sie hergekommen sind. Das ist die erste Sortierung. Die passiert durch die per Noten durchgeführte Sortierungskonkurrenz in der Schule. Für diese Aussortierten heißt das, und das ist dann die zweite, die ökonomische Sortierung, die einsetzt. Für viele von denen, nicht alle, das ist gar nicht verallgemeinert, viele von denen gibt es in dieser Gesellschaft überhaupt nicht mehr die Chance zu einem ganz regulären Leben mit Arbeit, von mir aus wechselnder Arbeit, mit einem Verdienst, wo man einigermaßen über die Runden kommen kann. Es darf einen nicht wundern, dass Schüler der Hauptschule, das denke ich mir nicht aus, sehr ernsthaft und nicht als Scherz auf den Berufswunsch, was sie mal werden wollen, zynisch, objektiv zynisch, die meinen es ernst, sagen, ich werde später mal Hartz IV. Das ist die Einrichtung in der Perspektivlosigkeit. Die denken gar nicht, die wissen, dass sie gar nicht mehr daran denken können, den klassischen Weg, der ja auch schon seine Härten hat. Lehre, dann Abschluss, dann Arbeitsmarkt, dann Beruf, vielleicht ein paar Mal gewechselt, zwischendurch eine Phase der Arbeitslosigkeit. Das hat ja auch seine Härten, dass nicht mal diese Sorte von, ich nenne es mal, gesellschaftlich nützlicher Armut für sie in Frage kommt. Das ist die zweite. Das ist die ökonomische Aussortierung. Die ökonomische Aussortierung, die für sie von vornherein ein Leben getrennt von dem gesellschaftlichen Reichtum, den diese kapitalistische Gesellschaft tagtäglich produziert, bedeutet. Und die dritte Sortierung, die liegt so ein bisschen quer, betrifft die Ausländer. Die Kinder aus ausländischen Familien, von mir aus auch die mit Migrationshintergrund, das ist ja überhaupt so eine schöne Kategorie, Fußnote dazu, in Klammern, das muss ich mal vorstellen, auf einmal gibt es ohne und solche Deutsche. Kinder mit Migrationshintergrund sind ja Deutsche. Aber man muss immer dazu sagen, eigentlich sind es gar keine. Die haben ja einfach einen Hintergrund, die haben ja einen undeutschen Hintergrund. Woran das erinnert, muss ich euch nicht sagen. Also die werden in denselben Topf geschmissen und die Sortierung, der die unterliegen, vor allen Dingen gerade diejenigen, die tatsächlich noch Ausländer sind, deren Eltern Ausländer sind, ist eine ausländerpolitische. Die sind ja überhaupt nicht hergebeten worden und eingeladen worden, Leute, euch geht's da drüben so schlecht, komm her, wir teilen mit euch. Sondern um hier überhaupt leben zu können, haben sie eine Fülle von Hürden überwinden müssen. Und wenn sie dann hier eine Aufenthaltserlaubnis haben, haben sie die nur zu eingeschränkten Bedingungen, haben entweder überhaupt keine Arbeitserlaubnis oder müssen in den Zirkel eintreten, dass sie eine Arbeitserlaubnis überhaupt nur kriegen, wenn sie eine Aufenthaltsberechtigung haben, aber die Aufenthaltsberechtigung kriegen sie nur, wenn sie vorher eine Arbeitserlaubnis haben. Und so vegetieren sie in den Lagern rum, kriegen Gutscheine, mit denen sich bei Aldi Ravioli oder Whiskers holen können. Das ist eine politisch vorentschiedene Zuordnung dieser Menschen von vornherein zu denjenigen gesellschaftlichen Schichten am Rande der Gesellschaft. Und die meisten von denen arbeiten dann auch, wenn sie es dann zur Arbeitserlaubnis gebracht haben und nicht schwarz arbeiten, tatsächlich unter Verhältnissen, die man abwertend Drecksarbeit nennt. Ob das ein richtiger Begriff ist, darüber will ich gar nicht streiten. Also es kommt zu der schulischen Sortierung und der ökonomischen Sortierung, bei Ausländern immer die ausländerpolitische Sortierung, die sie von vornherein in der Konkurrenz um Arbeit ganz unten einstuft. Dazu, was natürlich heißt, wenn man die Sprachprobleme, die die haben, noch dazu nimmt, dass bei denen die Sortierung, die schulische Sortierung nochmal besonders hart zuschlägt und die ökonomische Sortierung auch. Da kommt so ein Ausländer oder ausländisch aussehender Mensch zum Lehrherrn, hat vielleicht im Zeugnis Kopfnoten, fünfmal unpünktlich gewesen. Der Lehrherr sieht das und sieht seine schwarzen Haare und seinen dunklen Teint und sagt, tut mir leid, ich habe keinen Platz für dich. So. Das sind die drei Aussortierungen, denen solche Jugendliche, um die es da geht, die die Mehrzahl dieser Jugendlichen sind, von denen ich hier handle, die politisch das Etikett Jugendkriminelle angeheftet bekommen, das sind sie. Gesellschaftsopfer, hergestellt durch dreifache Sortierung, die nicht etwa Zufall ist, die nicht etwa Entgleisung ist, sondern die die Form ist, in der hierzulande die Menschen geschieden werden, nach denen die arbeiten dürfen und nach denen, für die keine Arbeit da ist. Das ist mein erster Akt. Mein erster Akt. Ich sag's mal so, ein Urteil über die Gesellschaft, das es in sich hat, ein Schicksal, dem alle, die hier sitzen, soweit ich das übersehen kann, durch den Umstand, dass sie zu den Sortierern, zu den Gewinnern der schulischen Sortierung gehören, entflohen sind. Ihr habt die alle hinter euch gelassen. Vielleicht kennt ihr noch einige aus der Primarstufe oder aus der Hauptschule, aus der Grundschule, die euch noch daran erinnert. Aber die habt ihr hinter euch gelassen. Weil wenn ich bösartig werde, würde ich sagen, in der Konkurrenz um gute Noten, um Aufstiegsplätze, habt ihr mit eurer schulischen Arbeit dafür gesorgt, dass die Verlierer sind. Macht euch das auch mal klar. Das will ich aber jetzt nicht ausführen. Soweit der erste Akt. Der zweite Akt. Jetzt sind sie erstmal nur diese aussortierten Menschen, diese aussortierten Jugendlichen. Ja, wie kommt es denn jetzt von da zu diesen brutalen Abteilungen der Schlägerei? Anlässlich einer Wahlie, muss man sich mal vorstellen. Dieser 76-jährige Ex-Studienrat sagt, mach doch mal die Zigarette aus. Und die schlagen ihn nachher auf dem Perron, auf dem U-Bahnhof fast halb tot. Was ist denn da noch dazu gekommen? Das kann doch nicht Resultat einfach dieses objektiven, gesellschaftlich an ihnen hergestellten Umstandes, ihrer Lage sein. Da muss noch was dazugekommen sein. So, Akt 2 und 3 ist jetzt Kritik an denen. Die Kritik an den gesellschaftlichen Umständen, die diese Menschen in diese Lage gebracht haben, habe ich jetzt erstmal weitgehend abgeschlossen. Jetzt kommt Kritik an denen, in denen aber noch einiges an Kritik an gesellschaftlichen Erziehungsprozessen gleich einfließt. Das weiß man, dass eine erste Reaktion auf so eine Lage, Mist, nicht mal das Minimalprogramm meines Lebens geht auf, Leerstelle und nach einer Arbeit, sehr oft zu dem Urteil führt, das ist eine Mordsungerechtigkeit. Eine Mordsungerechtigkeit. Ich nehme an, dass dieses Urteil auch durchaus euch gelegentlich in vergleichbaren Situationen über die Lippen kommt. Ist es aber gar nicht. Das hat mit Ungerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine falsche Erklärung, eine falsche Bestimmung ihrer eigenen Lage. Ja, ist Ihnen denn, hat Ihnen denn hierzulande irgendjemand eine Erfolgsgarantie versprochen? Hat Ihnen denn irgendjemand gesagt, es ist, ihr habt ein Recht auf Erfolg? Oder sogar eine Garantie auf Erfolg? Nein, versprochen ist Ihnen, ich sag's mal ein bisschen vulgär, jeder ist hierzulande seines Glückes Schmied. Jeder ist seines Glückes Schmied. Es liegt an ihm, was aus ihm wird. Das ist die verlogene, das verlogene Versprechen, wenn du dich ordentlich anstrengst, dann kann aus dir was werden, was natürlich eigentlich nur die Wahrheit im Umkehrschluss enthält. Ja, wenn du nichts wirst, liegt's an dir. Wenn du nichts wirst, liegt's an dir. Dann wirst du halt Hip-Hopper oder sowas. Jetzt ist es aber gut mit dem Hip-Hop. Diese Jugendlichen ziehen sich ein Urteil rein, das sie gelernt haben, aber sie ziehen es sich falsch rein. Gelernt haben sie, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ich darf hier meine Interessen verfolgen. Ich darf mir alles Mögliche aussuchen. Ich darf mich um meinen Arbeitsplatz bemühen. Ich darf mich darum bemühen, einen Studienplatz zu kriegen. Ich darf mit meinem Geld in jedem Warenhaus einkaufen. Ich darf mir sogar meine eigene Frau aussuchen oder meinen eigenen Mann aussuchen. Ich darf sogar eine Religion nach meiner Wahl wählen. Es ist ein Eldorado des Dürfens hierzulande. Das ist keine Ironie, sondern es ist wirklich so. Der Haken bei dem Dürfen, bei dem, was man alles darf, sich einen Arbeitsplatz aussuchen, sich Waren aussuchen, sich einen Ehepartner aussuchen und so weiter. Der Haken dabei ist, dass das von vielen, das habe ich ja eben gesagt, missverstanden wird als staatlich verbriefter Anspruch auf Erfolg. Und das ist er nicht. Ja, wie soll er das auch werden? Hierzulande sortiert sich die Gesellschaft in Arme und Reiche. Wenn es tatsächlich diesen staatlich verbrieften Anspruch auf Erfolg gäbe, gäbe es keine Armen. Und jedermann weiß auch, die Armut gehört dazu. Hierzulande gibt es Reichtum. Nur wenn Leuten wenig Lohn gezahlt wird, der den Gewinn nicht auffrisst, weiß man doch. Die ganzen Tarifrunden, über die man im Fernsehen jetzt dauernd was liest, heißen, ja, wenn ihr euren Arbeitsplatz behalten wollt, dann müsst ihr mehr arbeiten für weniger Geld oder für relativ weniger Geld. So ist es nun mal. So, von wegen Erfolgsgarantie. Aber diese Jugendlichen und nicht nur diese sind, ich sage es mal theoretisch, enttäuschte Idealisten des Rechts. Sie haben sich eine Idealvorstellung vom Recht gemacht, haben die Wahrheit des Rechtes, dass es nur ums Dürfen geht, missverstanden. Und sind jetzt enttäuscht, dass das Ideal, was Sie sich vom Recht gemacht haben, nicht aufgeht. Nochmal simpel gesprochen, Sie wollen von der Wahrheit nichts wissen, dass wenn jemand dürfen darf, noch längst nicht bekommen tut, was er wollen will oder so ähnlich. Nein, das ist nicht der Fall. Aber diese Einbildung verbinden Sie recht und sagen, ja, wenn wir denn so ungerecht behandelt worden sind, dann sind doch die herrschenden Rechtsverhältnisse das wahre Unrecht und ich habe ein Recht, mir selbst etwas von dem zu nehmen, was mir unrechtmäßigerweise vorenthalten worden ist. Sie konstruieren sich als enttäuschte Rechtsidealisten einen privaten Rechtsstandpunkt gegen das gültige Recht und sagen, dann klaue ich halt. Dann nehme ich es mir halt. was mir eigentlich zusteht. Eine verrückte Geschichte. Natürlich weiß der Kleinkriminelle in Anführungszeichen, dass er damit nach offiziellen Maßstäben Rechtsbruch begeht. Aber den Rechtsbruch hält er eigentlich für die Wiederherstellung des Rechts, was ihm vorenthalten worden ist. Das ist die Verrücktheit, dass so viele, die das machen, nicht einfach, ich habe Hunger, ich brauche Geld, jetzt versuche ich einen Bruch zu machen und versuche möglichst nicht geschnappt zu werden. Das wäre die Sache. Ja, wenn, ich brauche es halt. Punkt um. Sollen sagen, ich habe nur Recht drauf. Und dann auch noch, wenn sie gewischt werden, ganz stolz damit angeben vom Richter, hey, Herr Richter, die Gesellschaft hat mir so übel mitgespielt, ich habe da wohl ein Recht drauf. Und der sagt, was Recht ist, entscheide ich und sperrt ihn ein. Das ist der zweite Akt. Diese falsche Übersetzung der Lage, die die Gesellschaft an ihnen herstellt, in einen Rechtsbruch. Dabei ist es kein Rechtsbruch, was an ihnen hergestellt wird, sondern ein nach kapitalistischen Maßstäben sachgerechter Umgang, weil der Kapitalismus eben nicht alle Menschen braucht. Mal mehr, mal weniger. Immer bleiben welche über. Akt 3. Akt 3. Ich verspreche euch, wahrscheinlich kommt ihr jetzt ein bisschen vor. Wenn ich mich täusche, würde ich mich freuen. Nicht, dass ich euch zu Kleinkriminellen und zu Schlägern mache. Aber der letzte Akt, den ich jetzt erklären will, enthält Momente, sage ich gleich dazu, die vielleicht schwer verdaulich sind. So. Jetzt gibt's, und das muss bei diesen Jugendlichen der Fall gewesen sein, eben nicht nur welche, die sagen, verdammt nochmal, mir fehlt Knete, mir fehlen Lebensmittel, ich mache einen Bruch, ich klaue sie mir. Sondern die, die ersten sagen, das ist mein gutes Recht, und jetzt kommt der dritte Akt, damit, dass sie ihr gutes Recht durch kleinkriminelle Handlungen, zu großkriminellen Handlungen sind sie gar nicht fähig, haben sie gar nicht die Mittel. Stell dich mal vor, so ein wissenschaftlicher Banküberfall, wie er in jedem guten Krimi vorgeführt wird, mit PC und Laser und sonst was, haben sie gar nicht die Mittel zu. Also kleinkriminell sind. Dass sie eben sagen, es ist nicht nur mein gutes Recht, sondern ich kann damit auch noch angeben. Und sagen, dass wir uns das nehmen, das zeigt doch, dass wir keine Gesellschaftsverlierer sind, sondern dass wir tolle Typen sind. Jetzt sind wir bei der Abteilung Anerkennungswahn und Selbstbewusstseinskult. Und das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit, weil man ja gelernt hat, Selbstbewusstsein, Erziehung zu Selbstbewusstsein ist ein hohes Erziehungsziel, dass man das hochschätzen soll. Ich will versuchen, euch das madig zu machen. Diese Jugendlichen, von denen ich jetzt rede, denen geht es ab sofort, wenn sie in diese Angebertouren verfallen, also sich damit brüsten, dass sie was Unerlaubtes tun, zu dem sie meinen, ein Recht zu haben und auch noch nicht erwischt worden sind, dass sie sich nichts gefallen lassen. Denen geht es ab sofort um was Doppeltes. Denen geht es einerseits, naja, natürlich schon um das, wenn sie der Omas Portemonnaie klauen, wollen sie Geld haben. Andererseits geht es darum, um Bestätigung ihres Selbstbildes vom tollen Typen, der sie doch eigentlich sind. Was sie da machen, ist was Verrücktes. Sie leben sich ein in einer Art Selbstbetrug. Von der Gesellschaft sind sie zu Gesellschaftsverlierern gemacht worden. Das ist ihre objektive Lage. Und sie selbst basteln aus dem Umstand, auch mir steht doch eigentlich der Erfolg zu, jetzt ein Selbstbild, das ständig Bestätigung fordert, und wir suchen sie sich, nein, ich bin kein Loser, ich bin ein Winner, eigentlich bin ich ein Winner. In den regulären Abteilungen der Konkurrenz sind sie dreifach aussortiert worden. Neben der Konkurrenz, in der U-Bahn, auf dem Schulhof, auf der Straße, in der Bande oder sonst wie, mandeln sie sich auf als die Cracks, als die Kings, als die coolen Typen und wollen von der Umwelt in dieser Weise auch regelmäßig bestätigt werden. Das geht los mit so ganz einfachen Geschichten in der Schule. Da kommen die Kids an mit den neuesten Markenklamotten und der Erste, der mit den neuesten Markenklamotten in der Schule ankommt, ist der King. Oh, was hast du denn da? Und dann schwillt ihm die Brust und er ist halt genau so lange das bewunderte Objekt für was? Für so ein bisschen Leder oder für so ein bisschen Baumwolle oder sonst was. So lange das Objekt der Anerkennung, bis die anderen dasselbe Zeug haben. Dann ist wieder Schluss damit. Ne? Dann muss er sich wieder was Neues ausdenken. Wenn es ihm darauf ankommt tatsächlich sein Urteil über sich, ich bin ein ganz besonderes Subjekt, ich bin kein Verlierer, ich bin ein Gewinner, ständig bestätigt zu bekommen durch seine Umwelt. Erziehung zum Selbstbewusstsein lädt geradezu dazu ein, zu dieser Sorte verrücktem Selbstbetrug, sich was vorzumachen über das, was man selbst ist, sich eine eigene Realität zu konstruieren, die mit dem, was man tatsächlich ist, überhaupt nichts zu tun hat, und von der Welt ständig Beweise einzufordern, dass die bitte bestätigen soll, was man für ein Dollar-Typ ist. Ihr kennt das, ne? Diese harmlosen Geschichten auf der Straße, kommen so 3, 4 solche Kerle auf einen zu, der eine rempelt einen an und sagt, hey, was hast du mich angerempelt? Und schon hat man einen gefangen, man kennt den Typen nicht, man hat ihm auch gar nichts getan. Man weiß gar nicht, was los ist. Darum geht's ja auch gar nicht. Der hat dich nur benutzt als Material, um sich vor seinen anderen aufzuspielen, was er für ein toller Typ ist, der den Schwächeren glatt zeigt, dass er der Stärkere, dass er der King ist. Übrigens, daraus erklären sich auch solche Sachen, die immer als besonders brutal gelten, dass im Unterschied zu so einer mehr spielerischen Prügelei, bei solchen Prügeleien, die einfach weiterschlagen. Da kann das Opfer schreien und bluten und halb verbluten, die prügeln weiter drauf ein. Wenn ich mich früher geprügelt habe oder verprügelt worden bin, und dann gesagt habe, es ist gut, ich mag nicht mehr, dann wurde Schluss wieder. Es erklärt sich daraus, der Genuss, die Bestätigung dieses verlogenen Selbstbildes von überlegenen Typen, findet halt mit jedem Schlag mehr Material. Und gilt und findet genau so lange statt, wie er auf den einschlägt. Das ist die Brutalität, die daraus folgt. Ich will es nochmal von der Erziehung zum Selbstbewusstsein her erklären. Eine Erziehung zum Selbstbewusstsein, die hier natürlich aus dem Ruder gelaufen ist. Und dass die Erziehung zum Selbstbewusstsein aus dem Ruder gelaufen ist, liegt aber in der Logik der Erziehung zum Selbstbewusstsein gleich drin. Ich will also behaupten, dass was Sie da zur Anwendung bringen, im zweiten Akt ist es die hierzulande jedermann eingeimpfte Rechtsstellung. Ich habe doch Rechte. Der Mensch verwechselt glatt Interesse mit Rechte. Die zweite Sache, ich bin doch der King, Deutschland sucht einen Superstar, hier bin ich ja doch. Hier bin ich doch. Das ist das Produkt einer Erziehung zum Selbstbewusstsein, die aber was ganz anderes will. Ich will es mal illustrieren. Mich hat es neulich aus den Schuhen gehauen, als ich im Geschichtsheft, Geschichtsmappe der Tochter, 10 Jahre, einer Freundin von mir, vorne auf der ersten Seite, in so fetten Buchstaben, gefunden habe, war bei allen Kindern, der ganzen Klasse, deren Satz wertvoll. Ich bin wertvoll. Punkt aus. Ohne irgendwas. Ich bin wertvoll. Und die Lehrerin hat gesagt, das müsst ihr euch merken. Ihr seid alle wertvoll. Und das müsst ihr euch jeden Tag wieder sagen. Und das müsst ihr euch vor allen Dingen dann sagen, wenn es euch mal schlecht geht und euch mal übel mitgespielt worden ist. Dann sollt ihr euch sagen, ich bin wertvoll. Merkt ihr, das ist der Witz der Erziehung zum Selbstbewusstsein. Den Spruch kennt man auch. Mit einem gesunden, mit einem starken Selbstbewusstsein, da hält man schon so manchen Schaden aus. Da hält man schon so manche Schwierigkeit aus, in die man gerät. Eben genau das ist es. Das sind Anpassungstechniken, geistige Anpassungstechniken, die dem Menschen eine Psyche verpassen sollen, in dem Fall ein Selbstbewusstsein verpassen sollen, das ihnen nicht auf die Idee bringt, die Frage zu stellen, ja, warum geht es mir denn schlecht? Sondern gegen den Sachverhalt, dass es ihm schlecht geht, dass ihm übel mitgespielt worden ist, daran festhalten, dass sie eigentlich was ganz anderes sind, als sie sind, sich damit begnügen und dann die Sache ruhen lassen, die ihm gerade Ärger bereitet. Ich mache es nochmal an dem Ich bin wertvoll. Das hat mindestens drei Auflösungen. Da sind mindestens drei Auflösungen möglich. Eine davon ist erwünscht. Und eine davon ist unerwünscht. Das ist die mit den Jugendlichen in der U-Bahn. Die erwünschte ist, die ich gerade vorgeführt habe. Immer dann, wenn es dir schlecht geht, wenn dir übel mitgespielt worden bist, sollst du sagen, ich bin doch aber wertvoll. Der soll sich auf den Standpunkt dieses verlogenen Selbstbefundes gegen das, was die Gesellschaft mit ihm anstellt, stellen und damit zufrieden sein. Das ist so ähnlich wie mit der Würde. Ne? Man kann einem alles nehmen, das letzte Hemd, aber die Würde hat man immer noch. Was hat man dann, wenn man kein Hemd mehr hat? Ja, klasse. Gut. So, erste Abteilung. Zweite Abteilung. Jetzt kriegt das Kind eine schlechte Note oder bleibt sitzen. So, jetzt, wie sieht es den Satz aus? Ich bin wertvoll. Bin ich eigentlich wirklich wertvoll? Kann man doch als Frage nehmen, mit denen man konfrontiert die Situation, die man gerade erlebt, sitzen geblieben. Ist denn wirklich wertvoll? Dann wird diese Aufforderung zum verlogenen Selbstbild in Frage gestellt, aber nicht in der Weise, wie gesagt, so ein Quatsch, was die Lehrerin uns da diktiert hat, sondern wird ernst genommen und nur bezweifelt, ob es auf einen zutrifft. Bin ich denn wirklich wertvoll? Vielleicht bin ich ja ein wertloser Mensch. Und jetzt denkt die Logik zu Ende. Jetzt stellt dieser Mensch sich mit dem umgekehrten Selbstwertbefund auf den Standpunkt, ich bin wertlos. Wohin das führt, wisst ihr. Im schlimmsten Fall sind das dann diejenigen, die nach der Zeugnisvergabe am Baum hängen, sich umgebracht haben. Und die Variante, die dritte Variante, das ist das, was ich in der Überschrift mit den Früchtchen, also die Früchte einer staatlichen Erziehung, aber unerwünscht, gemeint habe. Das sind diejenigen, was? Ich bin sitzen geblieben? Dabei bin ich doch wertvoll. Dem zeige ich es jetzt mal. Zack. Und schon wird auf der Grundlage des verlogenen Selbstbilds ein Rachefeldzug geschmiedet. Ein Feldzug geschmiedet, der alles andere ist, als das vernünftige Bemühen darum, einen Schaden wegzukriegen. Nein, der Rachefeldzug heißt, anderen Schaden zuzufügen, sich zu rächen. Ist die dritte Variante im Umgang mit diesem verlogenen Selbstbild. Da glaubt der Mensch dran, da hat er sich zu eigen gemacht und sagt, so, jetzt zeige ich es denen aber mal. Die Schuldigen sind die und da, die Lehrer in Erfurt. Zack. Die haben mich zweimal durchs Abitur fallen lassen. Dabei bin ich doch einer, der berechtigt ist, genauso weit zu bringen wie mein Bruder. Ich spiele auch diesen Erfurter Fall an. Habe ich ja nochmal aufgearbeitet in irgendwelchen Büchern und so. Und schon reift bei ihm dieser Entschluss, einen Rachefeldzug zu starten. Und diejenigen, die ihm das, was ihm als Person zusteht, oder von dem er meint, dass es ihm zusteht, behindert haben, abstraft. In der übelsten aller nur denkbaren Form. Wohlgemerkt, so etwas fängt harmlos an. Das fängt mit diesen harmlosen Angebereien an. Aber denkt euch nur mal Folgendes. Die Kids kommen morgens in die Schule und jeder will irgendwie ein kleiner King sein. Diejenigen, die Schulerfahrung haben, die wissen das. Das ist ein unausstehliches Kleinvolk inzwischen. Aber sie sind gelehrige Schüler dieses Kults des Selbstbewusstseins. Gelehrige Schüler davon. Fängt klein an. Und der Übergang passiert immer dann, wenn die Anerkennung, die sie von der Umwelt einfordern, nicht geliefert wird. Und sie sagen, dann hole ich sie mir. Dann hole ich sie mir, dann zwinge ich meine Umwelt, mir die Anerkennung zu liefern. Ja, wie zwingt man jemanden dazu, ihm die Anerkennung, ihm die Füße zu küssen? Ja, indem man ihn halt zusammenschlägt und sagt, ja, jetzt was? Jetzt erkenne meine Überlegenheit, meine Coolness, meine Stärke, von mir aus auch noch meine Schönheit gefälligst an. Das war der dritte Akt. Und das muss ähnlich passiert sein in dem U-Bahn, in der U-Bahn, wo dieser Lehrer gesagt hat, hört auf zu rauchen. Da ging es nicht um die Zigarette. Sowas Albernes. Das ist ein harmloser Konflikt. Da sind Raucher und da sind Nichtraucher, den bekommt der Rauch nicht. Naja, wie löst man sowas auf? Dann sagt man, hey Jungs, könnt ihr nicht warten, in 2 Minuten kommt die nächste Station, dann raucht da. Und sagen sie, okay Alter, weil du es bist und deine Lunge ist okay. Nichts da. Um die Zigarette ging es nicht. Es ging darum, diesen mit einem verlogenen Selbstbild des überlegenen Typen, der sich nichts sagen lässt, verbundenen Rechtsstandpunkt geltend zu machen. Deswegen haben sie gesagt, dem zeigen wir es mal. Von dem lassen wir uns gleich überhaupt nichts sagen. Übrigens auch in diesem Punkt, von dem wir uns überhaupt nichts sagen, sind sie immer noch erkennbar als Erziehungsprodukte dieser Gesellschaft. Auch das lernt man von Kindesbeinen an zu sortieren. Wer darf mir was sagen, wer darf mir nichts sagen? Nicht der Inhalt dessen, was einem da gesagt wird, an Verboten und Geboten, wird kritisiert. Sondern nur, dass einem irgendeiner ein Gebot auflegt, der es gar nicht darf. Ihr kennt das, ne? Du darfst mich gar nicht hauen, sagt das Kind zum Nachbarn. Hauen darf mich nur mein Papa. Das ist die Variante. Das ist die Variante, in der nicht das Hauen kritisiert wird, sondern nur das unbefugte Hauen kritisiert wird. Und so sortieren sie auch in der Straßenbahn. Das ist doch keine Amtsperson. Der darf mich gar nicht, die dürfen mir das gar nicht verbieten. Und wenn jetzt noch dazu kommt, dass ein Deutscher ihnen verbietet, dann kommt natürlich in diesen Ausländern leicht jener, ich nenne es mal, rassistische Antirassismus raus, der offensichtlich dadurch angeheizt worden ist, dass der Herr Studienrat, der Ex-Studienrat, ein bisschen darauf gedrungen hat, dass es Ausländer sind. Dann hieß die Antwort Scheißdeutscher. Das haben Zeugen verbirgt. Scheißdeutscher. Ja, was heißt denn das? Das ist die Umkehrung von Scheißkanacke. Nichts anderes als das. Genauso rassistisch, genauso nationalistisch, wie man es von den Deutschen kennt. Eine schlichte Umkehrung und genauso schlimm, da kommt der Ehrstandpunkt des Ausländers raus und verstärkt die beiden anderen Punkte, die ich in Akten 2 und 3 genannt habe, noch und dann wird es ganz, ganz schlimm, ganz schlimm und ganz heftig. Das ist die Sache. Das ist die Sache in den 3 Akten, die ich euch erklären wollte. Wir können jetzt an der Stelle eine Pause machen. Ihr fragt, wir diskutieren. Oder ich mache weiter. Ich sage nur mal, was ich jetzt noch weitermachen wollte. Ich wollte jetzt den Sachverhalt, so wie ich ihn erklärt habe. Und ich meine, ich habe natürlich bei mir ist mal keinen Fehler in der Erklärung gefunden. Wenn ihr einen findet, dann sagt ihn mir. Will ich nur mal konfrontieren mit der staatlichen Einsortierung, Jugendkriminelle. Und was die daraus folgen und welchen Umgang sie daraus ableiten. Oder ableiten wollen. Also das habe ich noch vor. Oh, wir haben ja schon eine Stunde gemacht, das dauert vielleicht noch mal eine halbe Stunde. Weitermachen oder erst Debatte? Was meint ihr? Wer ist für weitermachen? Andersrum, wer hat jetzt Fragen, die ihr dringend jetzt loswerden will? Ja, dann machen wir das. Das würde ich schon mal machen. Das würde ich schon mal lassen. Ja, aber das kann man ja auch nicht. Also so nicht. Doch. Nein, nein, nein. Nein, du sollst nicht sagen, du hast kein Selbstbewusstsein. Du sollst das Selbstbewusstsein versuchen zu kritisieren. Du sollst nicht das Selbstbewusstsein schwächen statt stärken, sondern Einfach solche Tour, wie es gerade an diesem Beispiel, du bist wertvoll. Mal deinem Kinde, wenn es dann schon einigermaßen verständlich ist und wenn es auch noch auf dich hört und mit dir diskutieren will, ist ja nicht immer der Fall, erklären, was das für ein Blödsinn ist. Ihm zum Beispiel sagen, hör mal zu, jetzt hast du eine 5 geschrieben und jetzt bist du sitzen geblieben. Was ändert denn an dieser Sache, die dich fürchterlich ärgert und mich übrigens auch, weil du wolltest ja aufs Gymnasium, jetzt ist der Übergang aufs Gymnasium kritisch geworden. Was ändert sich eigentlich daran, wenn du sagst, ich bin wertvoll? Nichts. Erstens nichts. Ja, wozu sollst du es denn sagen? Wozu hast du denn die Lehrerin gesagt, dass du es sagen sollst? Dass du dich damit abfindest. Mit dem abfindet, was du partout nicht willst. Um es mal ein paar zu sagen, den Ausschluss vom Gymnasium. Wenn du das willst, Gymnasium, dann musst du aus dem Umstand, dass du jetzt sitzen geblieben, so schlechte Noten hast, einen ganz anderen Schluss ziehen. Und dich nicht dieser, jetzt sage ich wieder theoretisch, dieser Anpassungstechnik hingeben. Das ist eine Variante. Andere Variante. Wahrscheinlich liegt das dir oder ihnen sogar näher. Mama, ich will auch. Weil die hat oder der hat auch. Ne? So, und dann sind die neuen Klamotten oder irgendwelche neuen CDs oder irgendwelche Playmobils oder sonst was dringend notwendig. Dem Kind mal klar zu machen, dass es ein verrückter Wunsch ist, etwas haben zu wollen, nicht weil Sache einen interessiert, weil man damit schön spielen kann, weil man gerade neue Schuhe braucht, weil die anderen kaputt sind, weil man aus der Jacke rausgewachsen ist und die auch noch schön ist, die man haben will. Sondern nur haben will, weil es andere auch haben. Das ist doch verrückt. Das kann man doch einem Kind erklären. Ganz abgesehen davon, dass vielleicht die Sache mit dem Geldbeutel einem Kind auch einsichtig zu machen ist. Das ist so komisch. Als alter Marxist habe ich entdeckt, dass in dieser Debatte auf einmal alle Gebrauchsgegenstände, die hier produziert werden, 3 Eigenschaften haben. Eine Gebrauchseigenschaft, also einen Gebrauchswert, einen Tauschwert, wenn man dafür Geld hinlegen muss und einen Renommierwert. Das ist völlig verrückt. Was taugt die Sache zum Angeben? Und die Sache, was taugt die Sache zum Angeben, ist die vollständige Abstraktion vom Inhalt des Gebrauchswerts, wozu man die Sache eigentlich haben will. Und die vollständige Abstraktion von dem, was die Sache kristallisiert, den Geldbeutel belastet. Ich meine, das kann man einem Kind klar machen. Man kann ihm auch mal sagen, hör mal zu, jetzt gehst du da in die Schule und gibst damit an. Angabe ist doch, du willst zum Ausdruck bringen, du bist so viel wert wie die komischen Dinger, die du da an Füßen hast. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du bist so viel wert, dein Wert ergibt sich aus diesem bisschen Kunststoff und Leinen und sonst was du da an Füßen rumträgst. Ist das wirklich das, was du bist? Kann man doch einem Kind klar machen. So geht Kritik des Selbstbewusstseins. Das sind Beispiele. Hat denn das wirklich was mit Selbstbewusstsein zu tun, wenn ich mich über Dinge definiere? Und noch dazu, die Lehrerin hat das so gemacht mit dem Aufschreiben, da ist natürlich schon der Zweifelhafte, was dazu einen Effekt haben soll. Aber der gleiche Mensch hat natürlich auch schon 100 Mal gehört, und es nichts mehr. Ja, ist aber dasselbe nur. Naja, das ist dieselbe Logik umgekehrt. Man kann ja auch streiten, aber die Sache an sich, bin ich wertvoll oder nicht, das ist schon mal eine ganz andere Frage. Und so ein falsches Selbstbewusstsein, wie Sie das genannt haben, ist die eine Sache, aber ein Selbstbewusstsein vom Wort her ist, dass ich mir über mich selbstbewusst schon bin, dass ich weiß, wer ich bin und was ich hier wert bin. Also, da würde ich durchaus eine Differenz machen. Da gebe ich dir oder Ihnen total recht. Man kann sich auch hinsetzen und sich über sich selbst klar werden. Das ist was anderes als Selbstfindung oder Ichfindung oder wie es in den ganzen Schlagern da immer heißt. Sondern das heißt, ich mache mal eine rationelle Bestandsaufnahme meines Lebens. Was habe ich mir eigentlich vorgenommen? Was habe ich erreicht? Woran liegt es, dass ich das erreicht habe und das nicht erreicht habe? Das ist eine vernünftige Bestandsaufnahme. Wann habe ich ein Bewusstsein davon, wie ich hierzulande dastehe? Das ist okay. Das ist okay. Vor allen Dingen ist es deswegen okay, weil wenn die vernünftige Beschaffenheit tatsächlich stimmt, dann weiß ich auch, habe ich erste Ansätze dafür, was ich tun muss und tun kann, um das zu erreichen, was mir bislang verwehrt worden ist. Hierzulande, in der gesamten Psychologie des Selbstbewusstseins, gibt es diese rationelle Sicht der Dinge, die du gerade vorgetragen hast, aber überhaupt nicht. Da gibt es nur diese Sorte Selbstbewusstsein, von der ich gesagt habe, das ist von hinten bis vorne ein psychologischer Fehler, weil eine Sorte Selbstbetrug, die nur als Anpassungstechnik, als Unterwerfungstechnik, unter all die Schädigungen, die die Gesellschaft einem antut, gedacht ist und gebraucht wird. Also wie gesagt, die Sache, die Trennung ist wichtig, die du gemacht hast, aber leider ist das nicht gemeint in der Erziehung zum Selbstbewusstsein. Sonst käme da was ganz anderes raus. Es würde nie jemand dieses, was ich da als Beispiel gemacht habe, übrigens ist kein singulärer Fall. Nein, ich bin der Fall. Jetzt waren da noch. Definieren Selbstbewusstsein als, ich bin besser als die anderen, oder ich fühle mich besser, ich muss damit angehen mit dem, was ich bin, was ich kann, was ich habe. Kann man damit Selbstbewusstsein nicht genauso definieren, als einfach so okay sein, wie man ist, unabhängig von den anderen? Das wäre nicht meine Definition von Selbstbewusstsein, und wenn man dann und so wertvoll sein, weil ich den auch immer ist, unabhängig von den anderen. Dann muss ich nicht angeben, dann muss ich nicht alle diese Dinge tun, weil ich sowieso weiß, dass es in Ordnung ist, auch wenn ich jetzt keine Nike-Schuhe habe oder so. Ich will was Ähnliches sagen, was ich Ihnen eben schon gesagt habe. Bloß scheint mir da der Begriff des Selbstbewusstseins nicht ganz zu passen. Das, was Sie geschildert haben, ist ein Urteil des Menschen über seine Lage mit dem abschließenden Befund, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Meine Interessen sind so und so aufgegangen, jetzt bin ich zufrieden. Da ist der Maßstab, das, was ich will, gemessen an dem, was ich erreicht habe, und das Urteil, ich bin zufrieden. Selbstbewusstsein, denkt mal daran, ist eigentlich eine psychologische Konkurrenztechnik, die sich immer ins Verhältnis zu anderen setzt. Deswegen kommen die Kriterien Selbstbewusstseins auch immer im Komparativ daher. Nicht stark, sondern stärker. Nicht schön, sondern schöner. Und so weiter und so fort. Es lebt immer von dem Vergleich. Es will die Anerkennung durch andere. Es legt die Bewertung der eigenen Person und die Zustimmung zu anderen. Es ist eine ins Private hinein, ins Psychologische hinein verlagerte Abteilung von Konkurrenz. Und Konkurrenz ist nichts anderes als der Vergleich mit dem Wunsch, den anderen gegen zu sein, über den anderen. Dieser Satz war nicht, ich bin wertvoller. Dieser Satz war, ich bin wertvoller. Also ja. Wir haben jetzt eine Freiwilligkeit aufgegeben, da ist schon auch ja. Dabei, von der ich spreche. Ja, und dann sind wir mal wieder beim falschen Begriff. Ich bin wertvoll. Darf ich nur mal eben kurz dazu sagen, Sie haben ja vollkommen recht, das ist erstmal nicht, ich bin wertvoller, sondern ich bin wertvoll. Das ist erstmal ohne Komparativ. Das ist deswegen ohne Komparativ, weil das so in Reinform die Anpassungstechnik offenbart. Aber wenn man jetzt daran arbeiten, wenn man jetzt selbst daran arbeiten will, sich als wertvolle Person zu präsentieren. Woher nimmt man da die Maßstäbe? Immer im Vergleich zu anderen. Das hat man ja auch gelernt. Also das Material, um selbst sich als wertvollen Menschen auszustaffieren, lebt immer vom Vergleich mit anderen, die dann weniger wertvoll sind. Das ist leider nichts anderes, als was ich eben schon gesagt habe, die ins psychologisch Private übertragene Form einer Konkurrenztechnik. In der Konkurrenz hat man es nicht hingekriegt, jetzt macht man es im privaten Leben. Ihr kennt alle Varianten, ne? Jemanden unter den Tisch saufen. Als als Beweis dafür, was ich alles kann und aushalte. Oder diese Angebereien am Stammtisch, gestern Nacht habe ich, sagt der Macho, so und so viele Weiber gehabt. Was? Boah, ey, du. Ist auch ein impliziter Vergleich. So viel haben die anderen nicht gehabt. Oder bei Frauen geht es selber andersrum. Sofern das Ganze sich per Anerkennung des Materials sucht, ist sofort der Vergleich mit anderen da, die ihn ja bestätigen sollen als Überlegenen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Darf ich mal eben da mal noch zwei Worte nennen? Ja, ich wollte noch fragen, welcher Begriff wäre dann angemessen? Ich glaube, wir sind... Wofür? Über diese... Selbstbewusstsein kann ich ja jetzt nicht mehr sagen. Ein Selbstbewusstsein, was nicht von materiellen Dingen abhängt, sondern für sich selber eine gewisse Definition zu schaffen, auch über ganz andere Dinge, die vielleicht auch gar nicht im Vergleich stattfinden müssen, sondern natürlich hier, wenn jemand ein Instrument spielt, muss der auch nicht unbedingt damit glücklich sein, nur weil er besser spielt, sondern weil er vielleicht nicht eine schöne Erzählung hat und ihm das ein gewisses gutes Gefühl gibt. Wie kann ich das in Worte fassen? Ja. Und, oder was wäre da jetzt ein Begriff dafür? Und dann hätte ich noch eine Frage, also wir kennen ja alle die Facetten von Konkurrenz, das ist auch keinem unbekannt, aber ich hätte das nicht gleichgesetzt oder unweigerlich gleichgesetzt mit Selbstbewusstsein, weil ich finde, der Begriff an sich selbst und Bewusstsein hängt nichts mit anderen zu tun. Ist es jetzt sinnvoll, dann zu sagen, naja, das läuft aber in der Regel so, also müssen wir einen Begriff suchen dafür, oder ist es eben Interpretationssache und sagen, dann muss man das vielleicht versuchen, ein anderes Selbstbewusstsein hier vermitteln. Ihre Nachbarin, geht es in dieselbe Richtung oder ist das was anderes? Sonst antworte ich jetzt mal darauf. Es geht nicht darum, Begriffe zu definieren und zu suchen, sondern Sachverhalte zu erklären und zu kritisieren oder gut zu heißen. Deswegen ist mein Vorschlag, gerade wenn Sie da über Musik reden, naja, der Sachverhalt ist, ich habe mir etwas vorgenommen. Ich möchte diese Beethoven-Sonate spielen können. Und wenn ich es erreicht habe, dann bin ich zufrieden. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Schluss aus. Dieser simple Sachverhalt ist erreicht. Der Übergang zu Anerkennungswahn und Selbstbewusstseinskult ist immer, das zu überhöhen in ein Urteil über die Gesamtperson. Jetzt hat er doch erstmal bloß die Beethoven-Sonate drauf. Ist doch schön, ist er zufrieden. Der Anerkennungswahnsinnige sagt, wow, was bin ich für ein toller Kerl. Oder eine Kerlin. Schönes Beispiel aus der Schulpraxis. Mathematikunterricht, ein kleiner Junge, der in der dritten Klasse ist und das nicht mal als einmal eins kann. Muss natürlich im Unterricht teilnehmen und kriegt Aufgaben und kann sie nicht lösen und bei einer langt da plötzlich richtig zu. 3x7 ist 21. Lehrer sagt, gut hast du gemacht. Was macht der? Steht auf, sagt, ich bin der King, ich bin überhaupt der Größte und so weiter. Das ist dieser verrückte Übergang von der Feststellung, ein ganz bestimmtes singuläres Interesse, ein ganz bestimmter singulärer Wunsch, Ziel habe ich erreicht, ist mir habe ich erfüllt, Punkt aus, zu, das ist ein Urteil über den Wert meiner Person. Ist es doch überhaupt nicht. Also so würde ich das sagen. Jetzt noch zu dem anderen Punkt, Konkurrenz und Selbstbewusstsein. Ich habe es nicht gleichgesetzt. Ich habe erst mal gesagt, ganz klein bisschen ausholen. Hierzulande laufen alle wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse, die fast immer was zu tun haben mit der Verteilung von Macht und Reichtum über Konkurrenz. Es sei denn, man kommt auf die Welt und hat bereits was geerbt oder man bricht eine Bank auf, was ich hiermit nicht empfohlen haben wollte. So. Was ich gesagt habe ist, diese Konkurrenz produziert notwendigerweise Sieger und Verlierer. Und jetzt habe ich bei den Verlierern weitergemacht. Dass Sieger Selbstbewusstsein haben, das kann man sich schon vorstellen. Verlierer Selbstbewusstsein, da ist gerade das, was die psychologische Anpassung leisten soll. Wie soll ich als Verlierer umgehen, damit, dass ich verloren habe. Nein, auf keinen Fall die Lage ändern, die mich da reingebracht hat. Sondern mich zufrieden geben. Ich weiß nicht, ob hier in diesen heiligen Hallen auch Musiklehrer mal ein bisschen mit Erziehungswissenschaft konfrontiert werden. Da gibt es neuerdings den Begriff Frustrationstoleranz. Das ist ein zynischer Begriff. Man soll Frustrationstoleranz lernen. Man soll tolerant gegenüber dem Frust sein, den man selber hat, den andere einem bereitet haben. Man soll den Frust runterschlucken. Das ist Erziehung zur Frustration. Das ist im Prinzip dieselbe Sache. Das habe ich gemeint. Nicht gleichgesetzt, sondern Umgang, vor allen Dingen der Konkurrenzverlierer, denen wird Techniken an die Hand gegeben, wie sie damit umgehen sollen. Die Techniken gehen immer aus von einem verlogenen Urteil über einen selbst. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Reihe machst du unter mir. Machen Sie unter mir. Ja, also meine Frage ist, eine Alternative für das Wort wertvoll oder jemanden zu dem Selbstbewusstsein zu erziehen. Ich würde nochmal gerne auf das Beispiel, was Sie vorhin genannt haben, dieses eine Kind übersetzt und merkt, dass ich es geschafft und so weiter und die Situation, ob ich mich jetzt wertvoll fühle oder als selbstbewusster Mensch erzogen wurde oder nicht oder wie auch immer, bleibt ja letztendlich immer die gleiche. Das heißt, geschafft habe ich es wirklich und es bleibt jetzt so. Man kann es ja auch zum Umkehrschluss ziehen und sagen, also wenn ich jetzt so erzogen wurde, ich bin ein wertvoller Mensch, obwohl ich jetzt nicht auf die Nase geschafft habe. Ich meine, man könnte ja auch sagen, wenn ich jetzt eben nicht so erzogen wurde, dann könnte ich ja noch viel mehr frustriert sein. Also ich gucke die ganze Zeit, was mache ich, wenn ich jetzt ein Kind oder wenn man selbst nicht so erzogen wurde, dass man eigentlich als Mensch an sich wertvoll ist. Wie gehe ich denn dann mit unserer Gesellschaft um? Denn es ist nun mal einfach so, dass man sehr oft frustriert wird. Und wenn ich nicht als Mensch erzogen werde, oder mit so einer Situation klarzukommen, weiß ich nicht, ich suche gerne nach Alternativen. Nein, da kommt man überhaupt nicht klar. Aber ich suche eben gerne nach Alternativen. Ja, sag ich gleich was. Ich wollte bloß, geht beim letzten. Das ist doch keine Sorte, damit klarzukommen. Klarzukommen heißt, der Schaden, der an mir hergestellt worden ist, die Lehrer haben mir den Übergang aufs Gymnasium versaut oder haben mich durch die Prüfung durchfallen lassen. An dem Schaden hat es doch gar nichts geändert. Sondern klarkommen ist doch eine euphemistische Formulierung von ich soll das schlucken. Ich soll mich jedem Schaden unterwerfen. Das ist doch der ganze Hammer. So, jetzt will ich zwei Sachen zu Ihnen sagen. Ich will erst noch mal was zu der Kategorie ich bin ein wertvoller Mensch sagen. Also jetzt mal ganz naiv gesprochen, ich weiß eigentlich gar nicht, was da angesprochen worden ist einem Menschen. Habe ich irgendwie Goldzähne, hat so und so viel Wert da oben drin. Ist ja wohl nicht gemeint mit wertvoller Mensch. Ja, welche Eigenschaften sollen es denn eigentlich bitteschön sein, die da angesprochen sind mit wertvoll? Überlegt euch das mal. Was ist angesprochen mit wertvoller Mensch? Ist ein Mensch, der fünfmal in die Kirche rennt, wertvoller als jemand, der Agnostiker ist? Ist ein Mensch, der dem Chef die Stiefel leckt, wertvoller als jemand, der sagt, hey Boss, ich will mehr Lohn und wenn du mir nicht mehr Lohn gibst, dann mache ich Streik? Welche Sorte des Umgangs mit Interessen, die man hat und die man einer Gesellschaft durchsetzen will, die diesen Interessen sehr oft sehr, sehr, sehr, sehr feindlich gegenüberstehen, ist eigentlich berechtigt, diese Kategorie Wert für sich zu tragen. Noch einen Punkt weiter. Ich warne, ich komme dann aber so auf die Frage gleich zurück, die habe ich nicht vergessen. Ich warne davor, weil die Kategorie wertvoll immer die Abgrenzung ist gegen wertlos oder unwert. Das will ich Ihnen nicht unterstellen. Nein, ich weiß, dass Sie es nicht denken. Ich will bloß sagen, ich warne davor, überhaupt in diesen Kategorien zu reden. Weil das immer die mit Notwendigkeit einer Abgrenzung gegen unwert oder wertlos. Holla, was ist denn da eigentlich los? Das als Warnung. So, jetzt zu der Frage. Die Frage bilde ich mir ein, eigentlich schon, vielleicht sogar explizit beantwortet zu haben. sich Klarheit darüber zu verschaffen, was die Gründe sind, warum welche Interessen von mir aufgehen und warum welche nicht aufgehen. Ich will mal ein Beispiel nehmen, was ein bisschen fern von Ihrer, von Ihrem luftigen musikalischen Treiben, wenn ich mal so sagen darf, liegt. Nehmen wir mal die harten Fakten des Alters. Die werden Sie später noch zu spüren bekommen, weil irgendwann machen Sie das ja auch, um Geld zu verdienen. Nehmen wir also mal ins Eingemachte, ins Geld verdienen. So, jetzt beschließt ein Betrieb, nehmen wir Siemens, nehmen wir BMW, nehmen wir Nokia, zur Verbesserung unserer Gewinnbilanz müssen wir 5000 Leute rausschmeißen. Die stehen jetzt auf der Straße. Die haben kein regelmäßiges Einkommen, wie hoch es vorher auch gewesen sein mag. Die kriegen Arbeitslosengeld oder irgendwann dann Hartz IV. Und Hartz IV ist ja Leben am Existenzminimum. Und zwar am offiziellen. Das ist immer höher angesetzt, als es wirklich ist. So, was macht man damit? Wenn die zum Selbstbewusstsein klappt, kann man sagen, naja, immerhin bin ich ein rechtstreuer Mensch, habe meine Würde und die kann mir niemand nehmen. Dann sagt er ja zu dem, was mit ihm angestellt worden ist. Oder er sagt, das ist fürchterlich ungerecht. 30 Jahre habe ich für Siemens oder BMW gearbeitet und jetzt schmeißen die mich raus. Das ist eine falsche Beschwerde, weil die so tut, als hätte er mit der 30-jährigen Arbeit bei Siemens ein Recht auf Weiterbeschäftigung. Ist gar nicht wahr. In keinem Vertrag gibt es sowas, keinem Arbeitsvertrag. Da steht immer drin, ich beschäftige dich so lange, wie ich dich brauchen kann, wie du in meine Rentabilitätskalkulation passt. Wenn er aber sagt, verdammt nochmal, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Wir müssen überlegen, was wir dagegen tun können, dass die von heute auf morgen die Lebensgrundlage wegnehmen, das Einkommen. Und vielleicht auf die Idee kommen, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, das liegt nicht an falschem Management, sondern das liegt daran, dass diese Betriebe in dieser Marktwirtschaft so kalkulieren. Dann pisse ich nicht das Management an, sondern sage ich, hier liegt ein Webfehler des gesamten Systems vor. Und dann bin ich gleich einen Schritt weiter. Ich habe zwar das Einkommen nicht, aber ich bin auf der richtigen Schiene. Ich weiß nämlich, was die Gründe sind für das, was mich einkommenslos gemacht hat. Und da muss man weitersehen. Alle anderen sind Scheuklappen, falsche Urteile oder Anpassungstechniken an den Schaden. Das andere ist, ich weiß wenigstens, woran es ist, liegt. Ich weiß den Grund. Und jetzt muss ich mir überlegen, was ich tun kann oder ob ich was tun kann, um den Grund zu beseitigen. So einfach ist es. So, jetzt war Ehrmann dran und dann wollen Sie nochmal. Ja, na bitteschön, machen wir. Ja. Also ich finde, wenn man jemanden gerade deswegen, weil das so ein selbstbewussten Menschen erzogen wurde, dann sich eben überlegt, meine Arbeitskraft ist ja was wert. Die haben mich ja jetzt, also ich war ja da beschäftigt, meine Arbeitskraft ist was wert und deswegen schaue ich, warum haben sie uns aufgeschlossen und würde dann die Schritte geben, die sie gerade beschrieben haben. Nein, von dem Ausgangspunkt, meine Arbeitskraft ist was wert, kommt man nie zu den Schritten, weil es ein falsches Urteil ist. Seine Arbeitskraft ist nichts wert, wenn das Unternehmen ihn rausgeschmissen hat. Eine Arbeitskraft ist nur so viel wert. Das ist leider die bittere Wahrheit in dieser Marktwirtschaft. Eine Arbeitskraft ist überhaupt nur so viel wert, wie ein Unternehmen zu zahlen bereit ist. Wenn es nicht zu zahlen bereit ist, ist sie nichts wert. Das ist übrigens mit allen anderen Waren auch so. Produzierte Waren kommen mit dem Preisschild auf den Markt. Das soll ihr Wert sein, den will das Unternehmen erlösen. Wenn es aber zu viel davon gibt und die Kaufkraft ist nicht da, dann ist der Wert null. Nichts da. Das ist der Witz der Konkurrenz. Das ist die Entwertung. So. Das müsste er sich auch mal klar machen. Wenn er sich auf den Standpunkt stellt, meine Arbeit ist doch was wert, dann formuliert er fast schon wieder einen Rechtsanspruch an das Unternehmen. Wenn die Formulierung, meine Arbeitskraft ist was wert, nur der falsche Ausdruck für, ich kann noch arbeiten. Ich bin noch nicht kaputt gemacht vom Unternehmen. Dann ist das auch ein falscher Schluss. Weil er dann sagt, naja, der hat mich rausgeschmissen, muss ich es beim anderen versuchen, ich kann ja noch arbeiten. Und dann schmeißt der ihn nach 2 Jahren wieder raus. Schwierig. Also ich insistiere auf meinem Weg. Ich gehe zurück, weil ich wollte ja bestimmt noch ein bisschen weiterkommen. Vielleicht nur die Bemerkung, dass das Wissen des entlassenen Arbeiters, da weiterzukommen, auch nicht unbedingt mehr hilft, als die Würde im Zweifelsfall steht, doch, dann auch ohne Ämter. Doch. Wenn die anderen bei der Revolution nicht mitmachen, ist das ja genau. Naja, wir sind ja noch gar bei der Revolution, sind wir nicht so weit, sind wir noch gar nicht, wir sind noch bei ganz einfachen Beschwerden über Beschädigungen, die einem Menschen geben. Doch, er ist weiter. Und zwar einen ganz erheblichen Schritt. Der mit der Würde sagt ja, ja zu dem Schaden. Die können mir alles nehmen, aber meine Würde nicht. Das ist dieser Penner, der in der Weimarer Innenstadt sich nachts auf den Gulli legt, wo warme Luft rauskommt und sich in eine Deutschlandfahne einwickelt. Ne? Das ist der Inbegriff der Würde, in dem Fall sogar nationalistisch drapiert. Der andere sagt ja Nein zu der Beschädigung und sagt, ich will rauskriegen, was der Grund der Beschädigung ist. In 2 Sachen ist er wesentlich weiter als der andere, der Ja sagt dazu. Was du oder was sie richtig gesagt haben, ist, damit ist er noch nicht dabei, dass ihm das Einkommen garantiert ist, oder dass er ein Einkommen hat. Das nicht. Aber er ist auf dem Wege rauszufinden, wie er diesen Schaden beseitigen kann. Übrigens, nichts Revolution. Da gibt es ja auch noch ein paar Zwischenschritte. Da kann man zum Beispiel mal sagen, ab sofort wird nicht mehr gearbeitet und jetzt agitieren wir die Kollegen in den Nachbarbetrieben dafür, dass die auch nicht mehr arbeiten oder in den anderen Zweigwerken von Nokia und Siemens, dass die auch nicht mehr arbeiten und zwar so lange streiten wir, machen wir dicht, verweigern bei ihm unsere Arbeitskraft, also deine Gewinnquelle, bis der sagt, na gut, dann ist der Schaden, den ich jetzt durch Fortsetzung des Streiks habe, größer, als wenn ich Gewinneinbußen in dem Betrieb hinnehme durch Weiterbeschäftigung, ich beschäftige euch weiter. Solche Fälle hat es ja gegeben. Leider hierzulande immer weniger, was ein bisschen mit Gewerkschaft und Arbeiterbewusstsein und so weiter zu tun hat. Also vom Ausgangspunkt ist es das glatte Gegenteil erstmal. Dass der gegenteilige Ausgangspunkt nicht identisch mit dem Erfolg ist, das hängt ein bisschen mit dem, Kräfteverhältnis zusammen. Leider ist es nicht so, dass richtiges Wissen über die Gründe des Schadens sofort den Schaden beseitigt. Wenn das, dann würde es hier anders aussehen, der Fall. Ja, machen wir noch ein bisschen weiter. Gibt's noch genug Sitzfleisch? Weil wir haben ja schon 1,5 Stunden. Oh, noch ein bisschen, dann mache ich noch ein bisschen. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Politik dokumentiert mit der Einordnung, das sind jugendliche Kriminelle. Das ist ein Fall von Jugendkriminalität. Ihr politisch-polizeiliches Desinteresse an der Erklärung dessen, was da tatsächlich passiert. Dabei ist es nicht so, dass sie nicht die Fakten wüsste. Sie stellt das ja selber her. Sie zählt die ja nach, die arbeitslosen, nicht beschäftigten, ausgerasteten Jugendlichen. In jeder Kriminalitätsstatistik von Herrn Pfeiffer, meinem Lieblingsprofessor hier, der immer im Fernsehen auftaucht, kann man's nachlesen. Seine Kommentare sind das drin. Aber das ist eine andere Geschichte. Sondern sagen, der einzig gescheite Umgang damit ist, wenn ich sie denn zu Rechtsbrechern abstemple, sie haben die Härte der Staatsgewalt zu erfahren. Jetzt gibt es in dem Zusammenhang sofort eine Debatte. Das war abzusehen. Ja, das sind doch aber Jugendliche. Da gilt doch eigentlich nur das Jugendstrafrecht. Und das Jugendstrafrecht ist doch eigentlich eine Art Erziehungsmaßnahme und nicht Knast. Das ist der Sache nach falsch. Eine falsche Bestimmung des Jugendstrafrechts und stößt bei denjenigen, die sagen, das sind Kriminelle, auf taube Ohren. Ich mache beide Argumente nacheinander durch. Das erste Argument ist, es ist eine falsche Bestimmung von Jugendstrafrecht. Jugendstrafrecht ist keine Abteilung der Erziehungswissenschaft, sondern unter Strafrecht. Und wenn man das ein bisschen kennt, ein bisschen Rauchern hat in das Jugendstrafrecht, dann kriegt man große Augen. Da steht zum Beispiel drin, Sicherheitsverwahrung ist möglich. Da steht zum Beispiel drin, 10 Jahre Knast sind möglich. Da steht zum Beispiel drin, in Ausnahmefällen auch mehr als 10 Jahre Knast. Es ist also eine Abteilung des Strafrechts. Da beißt die Maus überhaupt keinen Faden ab. Mit Abteilungen des Verknackens, die alle in dem Erwachsenenstrafrecht auch vorkommen, oder umgekehrt, alle Abteilungen des Erwachsenenstrafrechts kommen im Jugendstrafrecht auch vor. Die einzige Differenz, und die wird mit dem Hinweis auf, ja, das ist doch eigentlich mehr eine Erziehungsmaßnahme, falsch bestimmt, besteht darin, dass in der Tat das Jugendstrafrecht, also die Bestrafung von Jugendlichen unter 18 Jahren, etwas bei der Beimessung des Strafmaßes berücksichtigen soll. Nämlich den Befund, wenn man noch nicht 18 ist, ist man noch nicht so weit erzogen, dass einem die Rechte geläufig sind. Man ist noch nicht zum gehorsamen Untertanen, Staatsbürger, erzogen worden. Der ist noch nicht fertig, der junge Mann. Denn wenn er fertig wäre, hätte er es ja gar nicht gemacht. Mit 18 ist man fertig. Vor 18 ist man noch nicht fertig. Also muss die Strafmaßnahme so angesetzt werden, dass er die Chance hat, fertig zu werden. Das nennt sich dann Resozialisierung. Also, statt der 10 Jahre kriegt er nur 5 Jahre Knast. Oder statt der Einweisung bei kleinen Delikten in den Jugendknast, wird er erstmal der Jugendfürsorge überwiesen und so weiter und so fort. Also es ist falsch. Das ist keine pädagogische Maßnahme, sondern es ist eine Strafmaßnahme, die bloß diese Sache berücksichtigen soll. Ob das Urteil stimmt oder nicht, ist völlig egal. Es ist der politische Beschluss. So sehen die das und so wollen die das handhaben. Und das wollen sie jetzt ändern. Die ganze Debatte, der sich im Übrigen mit komischen Argumenten die SPD-DP sowieso angeschlossen hat, die Grünen zum Teil auch, ist jetzt in dem Wahlkampf, in dem hessischen und danach so aufgezogen worden. Ja, stimmt denn das überhaupt? Dass diese Jugendlichen, vor allem diese kriminellen jugendlichen Ausländer, noch keinen rechtsförmig fertigen Willen haben. Man sieht doch an der Tat, dass das schon fast geborene Verbrecher sind. Da wird einfach von der Tat zurückgeschlossen und alles, was die normale Grundlage der Strafzumessung im Jugendstrafrecht ist, soll außer Kraft gesetzt werden. Die werden behandelt wie welche, deren Willen fix und fertig ist, die beschlossen haben, Straftäter zu sein. Und wenn die das beschlossen haben, Straftäter zu sein, dann muss man ihren Willen brechen. Dann hilft nicht Erziehung, dann hilft nicht Resozialisierung, sondern hilft nur noch Willen brechen. Die Einwände der SPD dagegen heißen, lieber Koch, das Ganze gleich garniert hat, mit Reformvorschlägen in Sachen Jugendstrafrecht. Ich weiß nicht, habt ihr die mal mitverfolgt? Jugendstrafrecht, na, wo habe ich die mal? Die Liste soll ergänzt werden um Ausdehnung der Sicherheitsverwahrung, Verlängerung des Knastes um 5 Jahre von 10 auf 15 Jahre. So etwas wie Schnupperknast soll eingeführt werden, als Drohmaßnahme. Völlig unabhängig von dem Delikt. Na, der ist, dem werde ich mal zeigen, den tun wir mal vorsichtshalber gleich in den Knast, da kann er mal schnuppern, wie es ist. Erziehungscamps, diese Bootcamps. Oder bei kleineren Delikten, das sind die Sachen, die jetzt neuerdings wieder ins Gespräch gebracht wurden, Handyverbot, Laptopverbot, Führerscheinentzug. So. Das sind alles Abteilungen, mit denen das Jugendstrafrecht reformiert werden soll. Das heißt, die Grenzen zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht verschwimmen immer mehr. Und das politische Bestreben, was dahinter steht, ist, vermittels des Strafrechts an der Jugend, vor allen Dingen an diesen Sorten, an dieser Sorte aussortierter Jugend, eine Grenze zu ziehen zwischen denjenigen, bei denen man noch die Bereitschaft, sich wieder zu integrieren, entdeckt, und bei denen und denen, die diese Bereitschaft nicht aufbringen. Die Letzteren, die werden dann verknastet oder bei Ausländern abgeschoben. Die Ersteren werden verwarnt, denen wird alles Mögliche angedroht, die kommen vielleicht 6 Wochen ins Erziehungscamp und haben dann, ja was denn bitteschön, was haben sie denn bitteschön? Dann werden sie wieder genau in jene Perspektivlosigkeit, aus der heraus sie zu Kleinkriminellen geworden sind. Nach der Strafmaßnahme ist es doch gerade nicht so, dass gesagt wird, hey du armer Wicht, du kriegst jetzt 1,5 im Monat, du kriegst eine gescheite Wohnung, du kriegst einen fahrbaren Untersatz, du kriegst einen Familienanschluss, wenn du den haben willst, und so weiter und so fort. An der Lage, aus der heraus er zu diesen brutalen Sachen gekommen ist, ändert sich doch überhaupt nichts. Also selbst die Abteilung, hey, das sind noch Resozialisierbare, die wollen sich noch integrieren, heißt der Auftrag, du hast keine Perspektive, also nutze sie. Oder früher bei den Spontis hieß es, du hast keine Chance, also nutze sie. Das ist der Zynismus. Der Staat will nichts daran ändern, an der Tatsache, dass die überflüssig sind oder überflüssig gemacht sind für jene Dienste, die hierzulande von der Bevölkerung verlangt werden, vom Kapital, vom Staat, von allen möglichen Arbeitsanbietern. Das will er gerade nicht. Also entlässt er sie genau wieder mit diesem Hinweis, aber gefälligst Gehorsam, Ordnung, Recht gilt jetzt für dich. Mit ein bisschen Psychologie, der Frustrationstoleranz und so weiter garniert. Wehe, du hältst dich nicht dran, sonst kommst du sofort in die andere Kategorie derer, die wir für nicht resozialisierbar, für nicht integrierbar halten. Und dann ist gleich Knast angesagt. Hm? Ja? Oder Ausweisung. Boah, das kostet vielleicht. Oh, ja und? Was, ich weiß nicht, was Sie damit sagen, was Sie damit sagen wollen, es kostet. Ja, das verspricht sich vielleicht so. Wieso? Ich will mal Folgendes zu bedenken geben. Wem an der Stelle die Frage der Kosten einfallen, der sagt, ich messe das Schicksal dieser armen Schweine daran, was es dem Staat, dem es angeblich immer an Geld fehlt, an Kosten wert ist. Statt umgekehrt zu sagen, verdammt nochmal, das sind arme Hunde, das muss uns alles Mögliche wert sein an Geld. Merken Sie, den Beckstein hat neulich mal gesagt, also wir betrachten das mal unter dem Kostengesichtspunkt. Dann ist Folgendes klar. Die Bootcamps sind viel billiger als Knast. Der Knast kostet pro Delinquent und Tag so und so viel. Bei den Bootcamps ist das viel, viel billiger. Also verfrachten wir die doch in die Bootcamps. Den Umgang mit Menschen, denen es schlecht geht, davon abhängig zu machen, was der Staat an Geld für sie rausspucken will, ist vergleichsweise zynisch. Ne? Das erste Argument. Das zweite Argument, es ist komisch, dass dem Staat der Geldmangel immer dann einfällt, wenn er sowieso beschlossen hat, nichts auszugeben. Immer dann, wenn er beschlossen hat, was auszugeben, ist das Geld plötzlich da. Ne? Ist es doch so. Schauen wir mal das berühmte Beispiel an die Rüstung. Schauen wir uns mal Subventionen für Forschung von Unternehmen, von Privatunternehmen an. Schauen wir uns und so weiter und so fort. Bitte? Ach, das ist alles Staatshaushalt. Ja, Und wie das verteilt wird, hängt ja gerade davon ab, was dem Staat der Topf wert ist. Wenn er sagt, verdammt nochmal, ich gebe Geld für Kanonen aus, bin ich denn verrückt? Das geht alles in die Erziehung und in die Sozialgelder. Dann wäre der Topf Rüstung ganz klein und der andere hat es so entschieden. Das will er so. Dritte zu den Kosten. Da will ich jetzt keinen großen Vortrag halten, aber bitteschön denkt dran. Offensichtlich bereitet es dem Staat hierzulande keine großen Schwierigkeiten, mit über 2 Billionen Schulden zu leben. Der Staat hat 2 Billionen Schulden durch Aufnahme von Krediten, die sich jährlich auf 30 bis 70 Milliarden Dollar belaufen. Wenn der Steinbrück jetzt daherkommt und sagt, wir haben zum ersten Mal einen ausgeglichenen Haushalt, heißt es ja nicht, er hat keine Schulden. Dann heißt das, es kommen zu den Schulden, die er hat, deswegen keine neuen Nettozusatzschulden auf uns zu, weil die Steuern auf einmal mehr eingebracht haben, als sie uns eingebracht haben. Schulden macht er allemal. Aber er nimmt keine neuen Nettoschulden auf. Das heißt, Schulden braucht er, verschuldet sich nach wie vor zur Tilgung der Schulden, wie eh angelaufen sind. Aber neue Schulden aufzunehmen, die Töpfe der einzelnen Ressorts anreichern, das will er nicht mehr machen. Also auch da mal ein bisschen aufpassen. Kredit nimmt er jede Menge auf. Er verschuldet sich jedes Jahr. Und wenn irgendetwas in dieser hübschen Gesellschaft einer weiteren Verschuldung wert wäre, dann wäre es die Armut der Leute. Die Armut der Kinder, die Armut der Alten, die Armut der Jugendlichen. Sind wir uns davon einig. Übrigens noch einen kleinen Hinweis, eine Fußnote. Habt ihr mal zusammengerechnet, was seit dem Ausbruch der Finanzkrise im August letzten Jahres, August, September letzten Jahres, die Nationalbanken zur Unterstützung des Geschäfts der Banken reingesteckt haben? Allein die Europäische Zentralbank ist, glaube ich, bei über 100 Milliarden. Kann man sich gar nicht vorstellen, die Summen. Ne? Also aufpassen, mit Geldmangel zu argumentieren. Da landet man in selbstgestellten Fallen. Das dazu. Ich will nochmal diesen Punkt, auf den es mir eben ankam, nochmal andersrum zusammenfassen. Es ist die über staatlich organisierte Ausbildung, staatlich geschützte Wirtschaft, staatliches Ausländerrecht hergestellte Verarmung von Jugendlichen, die die Grundlage dieser Ausraster sind, die ich ja nicht entschuldigen will damit. Die Ausraster, die Brutalität der Jugend ist Brutalität der Jugend, ganz klar. Das ist aber der Ausgangspunkt, das ist der Grund, die Grundlage der ganzen Sache. Die eigentlich jetzt doch, wenn man klarsichtig wäre, eine Klarsichtigkeit, die ich keinem Politiker zutraue, wenn man klarsichtig wäre, zu dem Schluss führen müsste, verdammt nochmal, die Jugendlichen müssen kritisiert werden, weil sie aus ihrer Lage falsche Schlüsse ziehen. Akt 2, Akt 3. Sagen die, das Einzige, den Schluss, den wir ziehen, ist, sind es welche, bei denen wir den Willen müssen, wegsperren, ausweisen, oder sind es welche, denen wir nochmal die Chance geben, dass sie ihren Willen selbstständig auf Gehorsam trimmen? Das ist die Konsequenz. Sie, die Grundlage dieser Lage sind, ziehen diese Konsequenz. Einfach, das ist die Tour, mit der sie selbst nochmal eingestehen. Das sind Menschen, die eigentlich für das, wofür wir uns zuständig fühlen als Politiker, gar nicht mehr brauchbar sind. Und eins wollen wir auf jeden Fall verhindern, dass hier bei uns, das ist der Übergang, der am Anfang angedeutet worden wird, singulärer Fall oder Gesellschaftsproblem, französische Verhältnisse einreißen. So wie in den Banlieues, wo ganze Vorstädte rechtsfreie Räume sind. Davor hat er Angst, das will er nicht. Und deswegen sagt er gleich von vornherein, diese Maßnahmen ergreifen und durchsetzen. Ich mache noch einen Gedanken. Dann höre ich erstmal auf. Wenn man sich fragt, das habe ich eigentlich schon angedeutet, wenn man sich fragt, was heißt denn das für die Jugendlichen? Nein, das habe ich schon erklärt. Ich sage es nur nochmal, was ich sagen wollte. Was heißt es eigentlich für diese Jugendlichen, die in dieser Lage sind, die aufgegriffen werden, diese beiden Ausländer dort, wo die Frage ansteht, weisen wir sie aus, haben wir die Rechtshandhabe, sie auszuweisen oder nicht? Sind es Ausländer oder sind es Deutsche mit Migrationshintergrund? Wie lange sind sie schon hier? Gibt es hier genaue Rechtsvorschriften und so weiter? Was heißt es eigentlich für die, wenn die ihre Strafe abgesessen haben? Was heißt es eigentlich für die? Die werden wahrscheinlich für einige Jahre festgesetzt und dann werden sie abgeschoben oder nicht abgeschoben. Wenn sie nicht abgeschoben werden, was heißt das dann für sie? In welche Situation kommen sie? Ich habe vorhin darauf hingewiesen, sie kommen in dieselbe Situation, aus der heraus sie diesen Unfug angestellt haben. Aber in einer anderen Befindlichkeit. 5 Jahre Knast, 4 Jahre Knast, 3 Jahre Knast oder mehr Jahre Knast. Was richtet das bitte schön an Menschen an? Die Vorstellung, die hierzulande immer noch damit verbunden ist, heißt, ich sperre dich weg. Der erste Gedanke des Staates ist ein schlichter Sühnegedanke. Dann ist das Recht wiederhergestellt, was du gebrochen hast. Ich verdoppele den Schaden, den du angerichtet hast, da ich den Schaden an dir anrichte, dich wegsperre, dich deines Willens beraube, da ich es dir jede Möglichkeit der Betätigung des freien Willens habe. Sperre dich von der Gesellschaft weg. Was heißt das für so einen Menschen? Er soll sich nachher gehorsam einfädeln in Verhältnissen, von denen er jetzt gerade 5 Jahre weggesperrt war, eine zumindest sehr ungünstige Voraussetzung zu einer vernünftigen Einfädelung in ein Leben, von dem er gerade 5 Jahre weggesperrt war. Zweitens, es war ja nicht nur eine Mauer dazwischen, sondern es war ja Knast. Knast heißt, dem Willen keine freie Betätigung erlauben. Das macht Menschen kaputt, nicht notwendigerweise und alle, aber das kann Menschen schon mal kaputt machen. Er kommt also dann, wenn es der Fall ist bei ihm, in dieselbe Situation wie früher, aber nach 5 Jahren Trennung davon, kennt sich nicht mehr aus, und zweitens ein seelisches Wrack. Eine noch schlechtere Voraussetzung, genau das zu erfüllen, was von ihm verlangt wird. Dritte Abteilung. Wie kommt er raus? Vorbestraft. Ach, jetzt ist er vorbestraft. Nächste Abteilung, eine nicht gerade günstige Voraussetzung, bei irgendjemandem vorzusprechen und im Arbeiten nachzusagen. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ja, vorbestraft. Vierte Abteilung, auch das ist keine günstige Voraussetzung, um das zu erfüllen, was jetzt von ihm staatlicherseits verlangt wird. Jedermann kennt den Spruch, der Knast ist eine Schule des Verbrechens. Das ist keine Erfindung von amerikanischen Gangsterfilmen oder Knastfilmen, sondern ist die Wahrheit, deren Kern darin besteht, dass er ja natürlich nur mit Knastologen, also mit Kriminellen zu tun hat. Ja, worüber unterhalten die sich? Die unterhalten sich nicht über das neueste Fernsehprogramm oder den Film, den es gab der FC Magdeburg gespielt hat oder was in der Bibel im Koran steht, sondern die unterhalten sich über ihre kriminelle Karriere, warum der Bruch geklappt hat und warum er nicht geklappt hat und was er alles verschwiegen hat und wann der nächste Bruch stattfindet. Das Thema. Ja, was sollen sie denn bitte schon auch sonst sagen? Vierte Voraussetzung. Er kommt also in dieselbe Situation, aus der er keinen anderen Ausweg gewusst hat, als von diesem psychologisch angeheizten Rechtsstandpunkt als Schläger durch die Welt zu laufen, aber jetzt mit mindestens 4 noch schlechteren Voraussetzungen, die der Knast an ihm hergestellt hat. Man darf sich deswegen nicht wundern, dass der Kreislauf immer weitergeht, dass die berühmte Rückfallquote, Das einzige Kriterium ist, was da überhaupt angemessen, angelegt wird. Die wissen, die kommen irgendwann wieder zu einem großen Prozentsatz zurück. Knast, Freiheit, Knast, Freiheit, Knast, Freiheit. Und sind schon zufrieden, wenn die Rückfallquote bei diesen Leuten unter 50% liegt. Also gehen davon aus, dass 50% sowieso wieder dort landen. Und meine Behauptung ist, das ist ihr Werk. Das ist ihr Werk und sonst nichts. Ja, so, jetzt lasse ich die Bootcamps draußen. Wenn ihr dazu noch was hören wollt, wie ich dazu denke, können wir das mal nochmal. Jetzt diskutieren wir erstmal, wenn ihr noch Lust und Kondition habt, geistige Kondition habt. Ist gemütlich hier oben bei euch, ne? So schön alles und so renoviert und so kuschelig. Ich habe keine Frage, ich hätte eigentlich eine Bitte, weil es sind noch einige Pädagogen unter uns, da kann ich uns dann persönlich mitnehmen. Also was, wir haben uns jetzt sehr viel die Situation geschildert und die Missstände, was können wir denn persönlich als Pädagogen anders machen? Tja, das kleine Wörtchen als. Das kleine Wörtchen als. Das ist, es hat so eine Tücke, dieses kleine Wörtchen als. Als Pädagoge. Wenn ich erinnere an den ersten Akt, erste Sortierung, wer zieht denn die durch? Wer sind denn die Verantwortlichen für diesen Sortierungsprozess? Wo 30% Gymnasiasten rauskommen und 70% in der Hauptschule landen. Die Herren ausgebildeten, Herren und Damen ausgebildeten Pädagogen, die mögen noch so schöne Vorstellungen von der Erziehung haben, die mögen noch so, sich für noch so wertvolle Menschen halten. Sie sind es, die das exekutieren. Und dann mögen sie auch sagen, ach, ich versuche mal die Latte nicht ganz so hoch anzulegen wie der verbockte alte Kollege, der bald in die Pension geht, der sich mit Zensuren an seinen Schülern recht für die Streiche, die sie mit ihm getrieben haben. Nein, da bin ich ein bisschen milder, Meier, dann rutschen vielleicht zwei mehr durch. Mit der Unterstreichung dieses vertrackten Wörtchen als, würde ich sagen. Als Pädagogen seid ihr nicht auf der Seite derer, die was zum Positiven wenden. Und als Pädagogen habt ihr euch erstmal darüber Klarheit zu verschaffen, wie ihr Mittäter seid. Wie ihr Mittäter seid. In der Abteilung Sortierung per Konkurrenz und Noten und in der Abteilung dessen, was ihr beibringt. Da würden mir sogar aus dem Musikunterricht Fälle einfallen, will ich aber nicht machen, weil die bekannteren Fälle fallen alle in Moralerziehung, in Sozialpädagogik, in Geschichtsunterricht, in Sozialkunde und so weiter. Was einem dabei gebracht wird. Ich habe doch vorhin Beispiele aus der Erziehung genannt. So. Also bitteschön ohne als. Okay, machen wir einen Neuanfang. Dann heißt der Neuanfang, welche Schlüsse könnte man ziehen, aus dem, was ich gerade erzählt habe. Wenn man sich nicht vornherein die Schranke auferlegt, sein eigenes vernünftiges Handeln immer im Rahmen des Berufsbeamtentums nur zu sehen, da geht nichts oder fast nichts. Ansonsten wird aufpassen, nicht gleich schreien, nicht gleich schreien. Sage ich, naja, dann setzt man sich hin und sagt, ich erzähle euch mal ganz gegen den Lehrplan, was ich meine, wie diese Gesellschaft funktioniert, und ich fange gleich mal mit der Schule an. So, dann erzähle ich Ihnen ein bisschen gegen das, was in der Schule steht, wie es in dieser, wie diese Gesellschaft politisch und ökonomisch funktioniert. In der Sozialkunde, in der Arbeitslehre oder Welt-Umwelt oder wie das hier immer auch heißt, lernt ihr, Mit dem Geld muss man sparsam umgehen. Das ist ein Grundgesetz. Und Konsumverzicht ist ein hoher Wert, und wenn ihr Konsum verzichtet, seid ihr wertvolle Menschen. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, warum man mit Geld immer sparsam umgehen muss? Die ganze Welt ist doch voll von Beispielen eines äußerst unsparsamen Umgangs mit Geld. Wieso sollt ihr denn sparsam umgehen damit? Da muss doch irgendetwas nicht stimmen mit der Art und Weise, wie hier Geld verdient wird. Und jetzt erkläre ich es euch mal. Erstens. Zweitens. Ihr sitzt hier, wisst ihr eigentlich, was ihr treibt, wenn es heißt, morgen wird eine Klassenarbeit geschrieben oder eine Klausur geschrieben? Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Was die Lehrer, ich eingeschlossen, da von euch verlangen? Ich verlange von euch, dass ihr Leistung, Beweise eurer Leistungsfähigkeit abliefert zu einem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass ihr den Stoff nur zum größten Teil nicht begriffen habt. Zum größten Teil nicht begriffen habt, weil ich benötigt bin, nachher Noten von 1 bis 5 zu verteilen. Und ich kann nur Noten von 1 bis 5 verteilen, wenn ich die Arbeit dann ersetze, wenn ich die Gewissheit habe, ich habe es dem noch nicht vollständig beigebracht. Das ist Schule. Dazu bin ich genötigt. Zu dieser Sorte Produktion von Dummheit im Dienste der Sortierung. Ich will euch dazu nochmal ein Beispiel von einem Schüler erzählen, der dieses Prinzip so wunderbar auf den Begriff gebracht hat. Meine Freundin ist Lehrerin, und da kommt ein Kollege ins Lehrerzimmer, total empört, Mathelehrer, und sagt, wisst ihr, was mir gerade passiert ist? Da kommt doch ein Schüler zu mir und sagt, Herr Lehrer Dingsbums, ich weiß, ich habe die letzte Arbeit im Bruchrechnen eine 5 geschrieben. Ich habe mich jetzt hingesetzt und mit meinem Bruder Bruchrechnen gelernt. Ich kann das jetzt. Würden Sie bitte die 5 streichen? Ein völlig vernünftiger Vorschlag. Völlig vernünftiger Vorschlag. Ja, bitteschön. Der Bursche muss einen Fehler gemacht. Und das geht auf den Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe. Der hat gedacht, es ginge darum bei der Notengebung, dass seine Leistung irgendwie gemessen wird. Geht's aber gar nicht. Das geht gar nicht. Es geht darum, von einer Schulklasse einer Stresssituation zu unterziehen. Das ist übrigens fast Schulrechtsformulierung. Die müssen sich in einer Stresssituation bewähren. Und Stresssituation heißt ja immer, ich habe Stress, weil ich nicht weiß, ob ich es begreife. Wenn ich in der Sache Herr bin, habe ich keinen Stress. Und das sollen sie beweisen. Und dann wird es fixiert, und da ist es völlig egal, ob er nachher die Sache begriffen hat oder nicht. Zum Beispiel, meine Schwester ist Grundschullehrerin und hat als Pädagogin was verändern wollen und mit der Klasse so gearbeitet, dass alle das begriffen haben, hatten alle guten Noten. Irgendwann kam ein Brief von uns her, wo der nicht bleibt. Ja. Das auch nochmal. Erklärt das doch mal. Erklärt doch mal Schülern, da muss man gegen seinen eigenen Beruf agitieren. Das muss man dann. Erklärt doch mal, was es heißt, ich nehm dein Beispiel auf. Dieser Ukas vom Ministerium oder vorher ist meines wahrscheinlich schon das Rektorat oder Direktorat schon eingesprungen. Sie haben, heißt es, die Kinder, kennt ihr den Begriff, unterfordert. Ne? Da ist eine Arbeit geschrieben worden und alle haben 2. Ja, weil er die Arbeit halt so angesetzt hat, dass er nur das verlangt hat, was er gemacht hat und was alle begriffen haben. Ja, dann kommen halt 2 raus. Ist doch klasse. Nächstes Mal macht er den nächsten Stoff, und wenn er weiß, die haben es begriffen, macht er die Arbeit und wieder nur 2. Von der Schulleitung, also von der Bildungspolitik, heißt das Unterforderung. Wenn Sie es begriffen haben, ist es Unterforderung. Das heißt, da steckt der Maßstab drin. Ihr müsst die Forderung so ansetzen, dass so und so viele Schüler scheitern. Das ist die schulisch verlangte Tätigkeit von Lehrern. Das geht nochmal auf das Als und meine Forderung, dagegen zu arbeiten. So, jetzt mache ich es mal noch ein bisschen konstruktiver. Ich werde ja als Hochschullehrer, wenn ich solche Sachen über Schule erzähle, immer dasselbe gefragt, was Sie auch gefragt haben. Ja, was sollen wir denn machen? Naja, und dann erzähle ich erstens solche Sachen. Die fangen übrigens auch alle genauso an wie Sie. Was kann ich denn als Lehrer machen? Und dann irgendwann mache ich denselben Übergang, den ich jetzt vor Ihnen mache. Ja, das gilt in der Regel gilt das erstmal für die Gymnasialstufe. Da entdeckt man Schüler in der Klasse, die sind nicht so kreuzdumm als Produkt von 5, 6, 7-jähriger Ausbildung, sondern die haben noch ihre 7 Sinne beieinander. Und das merkt man in der Art und Weise, wie sie antworten, wie sie mitgehen, was sie für Fragen stellen und so weiter. Naja, dann nimmt man die mal beiseite, also aus dem Unterricht raus und fragt sie, ob sie nicht Lust haben, neben dem Schulquatsch auch noch was Vernünftiges zu lernen. Und dann macht man mit denen eine Arbeitsgruppe außerhalb der Schule und verspricht ihnen, es gibt keine Noten, es gibt nur ein einziger Maßstab. Wir streiten uns über eine Sache, wollen sie erklären, und zwar so lange, bis wir die Sache erklärt haben. Ob das jetzt die Abteilung ist, Finanzkrise, ob das die Abteilung Bildungspolitik ist, ob das die Abteilung Sozialpolitik ist oder irgendwas anderes, ist wurscht. Woran gerade Interesse besteht. Das ist eigentlich der einzige Weg, den ich so sehe. In der Schule hat man eine Sorte, die ich gerade im Schritt vorher empfohlen habe, natürlich sofort alle gegen sich. Dann kommen die Eltern und sagen, was, da beschweren sich, was erzählt denn diese Lehrerin meinem Kind? Das ist ja der pure Kommunismus oder irgendwas. Dabei ist es gar nicht Kommunismus, sondern nur Kritik der Schule. Kritik des Lehrerberufs. Da tut man sich schwer mit. Da muss man gucken, welche Grenzen man hat. Und den Leuten was Gescheites über die Welt beizubringen, kann man natürlich nur, wenn man irgendwie ein Dach über dem Kopf hat und was zu essen im Kühlschrank und was zu kleiden hat. Also muss man da durch und versuchen, neben der Schule, entweder mit Schülern oder mit anderen, die richtigen Gedanken zu verbreiten, ohne die sich gescheite Kritik an der Gesellschaft nicht durchsetzen lässt. Das ist der ganz schlichte Gedanke. Verdammt nochmal, es müssen mehr werden, die diese Kritik haben. Also muss ich verbreitet bleiben. Wenn es in der Schule nicht geht, macht man es halt außerhalb, entweder mit Schülern oder auch so Vorträgen, wie ich sie mache, oder die Erfurter Freunde haben da eine Adresse angegeben, wie man sich mit ihnen verständigen kann. Die machen zum Beispiel schon sowas. Und ich mache auch sowas, habt ihr hier mitgekriegt, diese untere Abteilung www.argovis.de, das ist in der Homepage, wo ganz viele schöne Vorträge mal zusammengesammelt werden über wichtige Themen, in denen man sich informieren kann über dies und jenes, www.argovis.de. Mit mir kann man ständig in Kontakt bleiben, dafür steht meine E-Mail-Adresse drüber. Das ist jetzt nicht so dahingesagt. Ich meine es